Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr nett, dass wir hier sein können. Schön, irgendwie von einem anarchistischen Netzwerk eingeladen zu sein. Passt auch ganz prima zu dem, worüber wir heute Abend ein bisschen sprechen wollen. Vielleicht ein paar Worte zu uns. Wir sind beide Teil des Autorenkollektivs Biene Baumeister Zwinegator. Die haben in dem in Stuttgart ansässigen Schmetterling Verlag vor 13 Jahren, ja, vor 13 Jahren mal in der Reihe Theorie Org zwei Bücher, vor 12, 13 Jahren zwei Bände rausgebracht, Situationistische Revolutionstheorie, eine Aneignung. Und in dem, zwei Bände, in dem ersten Band haben wir eben versucht, eine kurze Darstellung der Geschichte der Situationistischen Internationale zu liefern. Haben dann zentrale Kategorien von ihnen dargestellt, haben im Folgenden dann deren Blick auf die Geschichte versucht näher zu bringen, da auch starken Wert darauf gelegt, dass die situationistische Internationale eben tatsächlich anders als sehr viele andere im 20. Jahrhundert, die an einer revolutionären Aufhebung der bestehenden Verhältnisse interessiert waren, nicht unbedingt ein, sagen wir mal, Geschichtsbild hatten, das von Sieg zu Sieg sich einsah, sondern eher im Sinne auch von Walter Benjamin unbekannterweise eher von den Niederlagen her gedacht hat. Im letzten Teil dieses ersten Bandes haben wir dann versucht, eine immanente Kritik an der Situationistischen Internationale zu leisten. Immanent insofern, als wir nicht versucht haben, Ansprüche von außen an ihre Theoriebildung heranzutragen, sondern wir haben an einem Punkt erstmal genau über dieses Bild der Geschichte als eines der Niederlagen in den Anläufen von emanzipatorischer Überwindung konstatieren müssen, dass sie zu der zentralen Niederlage für Emanzipation im 20. Jahrhundert, zur Shoah, eigentlich überhaupt nichts zu sagen hatten. Und zum anderen als eine Assoziation, die in den 50er, 60er und frühen 70er Jahren aktiv war, und die Kritik des Alltagslebens sehr zentral im Fokus hatte, dass eine der oder die zentrale Frage in der Kritik des Alltagslebens, nämlich das Geschlechterverhältnis, bei ihnen eigentlich auch nicht vorkommt. So viel, was wir da unter immanenter Kritik verstanden haben. Ja, wir sind jetzt heute hier eingeladen, um anlässlich einer kleinen Reihe, die hier organisiert wird, über unseren sozusagen auch über die über die situationistische internationale versuchten oder entwickelten Kritiken an dem, was bei der Revolution im 20. Jahrhundert, nämlich der russischen Revolution oder der Oktoberrevolution, schiefgelaufen ist. Da werden wir im Laufe unseres Beitrages immer wieder auch darauf verweisen. Ich möchte auch darauf hinweisen, diese exzellente Ausstellung da hinten auf diesen gelben Zetteln, da sind aus einem der zentralen oder aus dem zentralen Werk, das aus den Reihen der Situationistischen Internationalen entstanden ist, 1967 von Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, die zentralen Thesen nochmal oder Paragraphen zur Oktoberrevolution und den Folgen zu Stalinismus und so weiter nochmal zum Nachlesen. Also wenn ihr nachher nach Vortrag, Diskussion irgendwie ohnehin noch auf dem Getränk hier seid, könnt ihr euch das auch einfach mal zu Gemüte führen. Wenn nicht, das gibt es natürlich auch im Netz oder auch gedruckt zu kaufen. Ja, der Abend wird ungefähr so funktionieren. Wir werden jetzt erstmal ungefähr eine Dreiviertelstunde lang einen ziemlich vorgefertigten Vortrag euch liefern. Danach werden wir in Dialogform die ganze Sache noch ein bisschen abrunden zu Sachen, die in diesem Vortrag so noch nicht, also nur angerissen worden sind. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir hier amtlich diskutieren werden. Ich glaube, es wird dann ohne sozusagen ohne Moderation oder Gesprächsleitung wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. So viel erstmal zur Einleitung. Ist laut genug, ja? Ein Jahrhundert verlassen, das ist der Titel. Was passierte da vor 100 Jahren? 100 Jahre, das ist gar nicht lange. Zwischen 1917 und heute sind es gerade 3, 4 Generationen. Meine Großeltern lernten sich 1917 als nicht mal 20-Jährige kennen. Viele Hundertjährige mehr denn je leben heute als unsere Zeitgenossinnen. 1917 war der Wendepunkt in dem, was die Historiker der Gegenwart die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nennen, des Ersten Weltkriegs. Insgesamt wurden in jenem Ersten Weltkrieg zig Millionen Menschen für die Weltmarktbeherrschungszwecke der kriegführenden Kapitalgruppen und ihrer Nationalstaaten geopfert. 65 Millionen Menschen wurden in den Krieg kommandiert. Davon starben 10 Millionen auf den Schlachtfeldern, 20 Millionen erlebten als Verwundete, Verkrüppelte und so weiter und 10 Millionen Waisenkinder blieben zurück. Urkatastrophe. Das Wort selber, altgriechisch Katastrophe, bedeutet Schicksalswende. Katastrephein bedeutet das Steuer herumreißen, um das Schicksal zu wenden. Es bedeutet auch den Boden aufwühlen und umwälzen, dass das Unterste zu Oberst kommt und umgekehrt. Eigentlich ist das ein besserer Begriff für das, was gewöhnlich mit Revolution bezeichnet wird. Der Begriff soll ja nicht in diesem Revolvere, dem bloßen Zurückwälzen, aufgehen, auch wenn es diese Möglichkeit eines Rückschlagens mit einbegreift. Ein wirkliches Zurückgehen in der Geschichte ist erstens unmöglich, und war zweitens als Versuch jedes Mal eine weitere Katastrophe. Für die moderne Gesellschaft bezeichnete Karl Marx den Sinn proletarischer Revolutionen dagegen so: die Situation schaffen, die jede Umkehr unmöglich macht. Die Bedingung dafür aber ist, so schreibt Marx im Satz davor in seinem Text, der 18. Primär des Louis Bonaparte, durch grausam gründliche Selbstkritik ohne jede Nachsicht zu führen, und damit ist auch schon beschrieben, wie in seinem Sinne auch mit der russischen Oktoberrevolution umzugehen ist. Aus dieser Kennzeichnung leiteten übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg die Situationistinnen ihre Selbstbezeichnung her, Situation, und gründeten 1957 die Situationistische Internationale. Über diese sagten sie, 1964 sagten sie das, während in Deutschland gerade der Auschwitz-Prozess stattfand, Zitat: unser Unternehmen ist das Beste, das bisher gemacht wurde, um das 20. Jahrhundert zu verlassen. Zitat Ende. Also das Jahrhundert des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs und in jener zweiten Katastrophe eben des Geschichtsbruchs, den wir heute mit dem hebräischen Wort für die Katastrophe, Shoah, bezeichnen, wonach nichts mehr so weitergemacht werden kann wie vorher, oder besser umgekehrt ausgedrückt mit Walter Benjamins Feststellung, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Das heißt, natürlich geht das Alltagsleben, das Überleben müssen und das Leben irgendwie weiter. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass die bürgerliche, demokratische und gar kommunistische Revolution einfach so weitergemacht werden könnten wie vor dem Geschichtsbruch jenes Katastrophenjahrhunderts. Die Gattungsgeschichte ist gebrochen und die Revolutionsgeschichte erst recht. Jeder erneute Versuch, eine Situation zu schaffen, aus der es keine Umkehr gibt, muss von der totalen Niederlage ausgehen, die der Revolutionsgeschichte zwischen 1933 und 1945 widerfahren ist. Dieser Situation wollten sich die Situationistinnen stellen und deshalb wollten sie möglichst bald diesem Leerlauf ein Ende setzen, der das Jahrhundert beherrscht hat. Den Leerlauf einer Geschichte der kollektiven Lähmung trotz der technologischen Revolutionen, immer noch Geschichte der Klassengesellschaften, Geschichte der grausamsten Herrschaft von Menschen über Menschen, kulminierend in der 1914 begonnenen Katastrophenkette. Und Leerlauf? weil diese moderne Geschichte ein Albtraum ist. Walter Benjamin sprach von dem leeren Kontinuum der mythischen Zeit, wobei der Mythos nichts anderes als die ununterbrochene Abfolge der Bilder ist, die uns suggerieren, dass es immer so weitergehen muss, weil es so, wie es ist, immer war und immer sein wird. Mythisches Denken ist Denken in Bildern. Die inneren Bilder dieses Albtraums sind Traumbilder, in dem, was Walter Benjamin den Traumschlaf der Gesellschaft, den Traumschlaf des Proletariats nannte. Der Mythos ist der Todfeind der von den Menschen selbst mit Willen und Bewusstsein gemachten Geschichte. Er kehrt sie in Schicksalsverfallenheit um. Als historischer Materialist bezeichnete sich Benjamin, indem er an einer Theorie des Erwachens aus diesem kollektiven Traumschlaf der Gesellschaft arbeitete. Diese kritische Theorie setzten dann unter anderem die Situationistinnen mit der Analyse der Gesellschaft des Spektakels fort. Das Spektakel definieren sie als den schlechten Traum der modernen, kapitalistisch Waren produzierenden Gesellschaft, aus dem es zu erwachen gilt, um die radikalen und enormen Bedürfnisse und das revolutionäre Begehren zu verwirklichen, wovon die kapitalistische Warenwelt uns nur die Bilder konsumieren lässt. Diese Bilderwelt wird vom Kapital erweitert reproduziert, in eins mit den Waren. Es ist die bildlich-imaginäre Dimension der Waren und das moderne Kapital als Ganzes, als Ensemble der Entfremdung, ist zugleich das geschlossene und alles einschließende Gesamtbild von sich selbst als der besten aller möglichen Welten geworden. Selbst in der aufgewühltesten Dynamik dieser kapitalistischen Weltgeschichte, selbst im Weltkrieg, intensiviert sich der Albtraum nur im mörderischsten Leerlauf, wenn das gesellschaftliche Erwachen nicht gelingt. Der Erste Weltkrieg in Farbe hieß ein Fotoprachtband zum Jubiläum 2014. Das Spektakel ist die Erhaltung der Bewusstlosigkeit in der praktischen Veränderung der Existenzbedingungen, schreibt Guy Debord in der These 25 in seinem Werk Die Gesellschaft des Spektakels. Oder anders, dann in These 21, das Spektakel ist der schlechte Traum der gefesselten modernen Gesellschaft, der letztendlich nur ihren Wunsch zu schlafen ausdrückt. Das Spektakel ist der Wächter dieses Schlafes. Die herrschende Ideologie dieser zutiefst spektaklistischen Produktionsweise ließe sich sogar angesichts der von ihr periodisch hervorgebrachten Krisen und Kriegskatastrophen am besten mit der Verszeile aus einem Gedicht von Friedrich Heppel ausdrücken: Nur rühr nicht an den Schlaf der Welt. Die Kommunikation der Erfahrungen, die analytische Deutung der Traumbilder der Gesellschaft und die ernüchternde theoretische Praxis kollektiver Kritik sind die Bedingungen dafür, dass sich eine Klasse des historischen Bewusstseins herausbilden kann, aus dem Proletariat hauptsächlich, in der sich das Proletariat, das heißt die Lohnsklaverei ganz einfach, selbst aufheben kann. Nur eine Klasse des Bewusstseins kann das gesellschaftliche Erwachen aus dem Albtraum der Geschichte initiieren, indem sie die rational-wissenschaftliche und die sinnliche, das heißt ästhetische Erkenntnis der bestehenden Produktionsweise erarbeitet und vermittelt. Und eine solche revolutionäre Praxis ist heute nur wirksam, soweit sie sich im weltgesellschaftlichen Maßstab organisiert. Der Parteibildungsprozess des Proletariats, von dem Marx Mitte des 19. Jahrhunderts sprach, ist seit der Herstellung des Weltmarkt- und Weltkriegszusammenhangs im 20. Jahrhundert nur noch kosmopolitisch entwicklungsfähig. Auch da kann kein Versuch der Rückkehr ins vorige Jahrhundert helfen. Aus der Katastrophe des Ersten Weltkriegs ist vor 100 Jahren auch der erste welthistorische Versuch hervorgegangen, aus dem Albtraum zu erwachen, als Versuch der unterdrückten und ausgebeuteten Gesellschaftsklassen eines riesigen, zurückgebliebenen Landes, den katastrophalen Fortschritt der Geschichte, die in das Gemetzel geführt hatte, zu unterbrechen und die Geschichte zu wenden, indem diese Menschen das Steuer selber in die Hand nahmen, um endlich aus der mörderischen Klassenherrschaft auszubrechen. Welthistorisch, obwohl diese Revolution damals nur in Russland durchbrach. In Russland konnte sie dann auch isoliert werden und ging schnell zugrunde. Genauer gesagt, sie verwandelte sich innerhalb weniger Jahre in eine neue Form der Konterrevolution. Eine Erscheinungsform von Konterrevolution, die als sozialistische Revolution weltweit Schule machte. Sozialistische Revolution in Anführungszeichen. Diese Verkehrung von Revolution in Konterrevolution lässt sich spektakelkritisch erklären, denn sie beruht auf der Spiegelung objektiver materieller Produktionsverhältnisse, also Spektakel, Spiegel, auch Schau. Die Spiegelung objektiver materieller Produktionsverhältnisse im gesellschaftlichen Bewusstsein, einer gesellschaftlichen Spiegelung als ideelle Reflexion und Projektion des gesellschaftlichen Seins, des gesellschaftlichen Handelns in Vorstellungen, Bildern also, die aber ihrerseits zugleich rückspiegeln, zurückwirken in das Handeln und damit auf das objektive materielle Sein der Menschen zurückgreifen. Der Beginn des Spektakels, der Begriff des Spektakels kommt von Spiegel und Schauspiel. Schau hat auch noch viele andere Ursprünge und Gehalte. Der Begriff dient der Analyse der gesellschaftlichen Vorgänge von Sein und Bewusstsein in ihrer Reflexion ineinander als Wesen, Schein und Erscheinung. Und zwar auf Basis der Produktionsweise und ihrer treibenden Widersprüche. Der Begriff beruht also unablösbar auf der Kritik der politischen Ökonomie und entwickelt die mit ihr verbundene Ideologiekritik. Zitat: Das Spektakel ist die Ideologie schlechthin und das Spektakel ist die materialisierte Ideologie, definierten die Situationisten es sogar. Auch unabhängig von ihrer ideologischen Einbildung ohnehin, der Ideologie, nämlich aufgrund ihrer materiellen ökonomischen Interessen und weiteren objektiven Bedürfnisse der Menschen. Aber ob er einen revolutionären Bewusstseinsgrad, und zwar im gesellschaftlich relevanten Maßstab, diesen Bewusstseinsgrad erreicht, ist eine Frage der hinreichenden praktischen und theoretischen Spektakelkritik. Was 1917 dort geschah, das rührte an den Schlaf der Welt. Seitdem hat sich das unerhörte kollektive Erwachen jener Tage in einem emblematischen Bild fixiert, dem Bild von der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Das Emblem im Emblem ist natürlich das Kreuz aus Hammer und Sichel, alles unter dem roten Stern. Aber zu dieser messianischen Ikone gehören untrennbar menschliche Figuren. Die Führervorstellung von Lenin und Trotzki über den Sturm von Arbeitersoldaten auf das Winterpalais. Sprachlich hat sich dieses Bild in der Formel vom Roten Oktober gleichsam als weltsprachliches Banner verfestigt. Die Rotfärbung des Ganzen evoziert, also ruft unbewusst in der Vorstellung auf, zugleich das Gegenbild, die Kehrseite dieser Medaille, ein unermessliches Blutmeer. Da in dem Bild von der Oktoberrevolution der Beginn des Bürgerkriegs in Russland, des Bürgerkriegs in Russland, Ukraine und so weiter, in dem, was früher ganz normal, nicht nur von Rechten, das russische Völkergefängnis, das zaristische Völkergefängnis genannt wurde im 19. Jahrhundert, eingeschlossen ist, dieser Beginn des Bürgerkriegs in diesem ganzen Bereich, sowie Geburt und Tod eines monströsen Gesellschaftsexperiments oder Modells, beide Worte sind gleichermaßen zynisch, angesichts der Hekatomben, das heißt Menschenopfer von geschätzten 30 Millionen, die für das anschließende Errichten und Aufrechterhalten des sogenannten Aufbaus des Sozialismus in einem Lande oder kurz Realsozialismus zu Tode geschunden oder direkt umgebracht worden sind. Die massenhaften, unermesslichen Leidenszumutungen, Entbehrungen und Vergeblichkeitserfahrungen vom Gulag-System, diesem Lagersystem der GPU, in das allein 1929 bis 1953 mehr als 14 Millionen Menschen gingen, den sogenannten Säuberungskampagnen und den Massendeportationen, 7 bis 8 Millionen im selben Zeitraum, von gemachten Hungerkatastrophen bis zum gewöhnlichsten Alltagsleben der Sowjetunion, also das bis zuletzt keine passenden Schuhe gab. Man hat immer in drückenden Schuhen ist man rumgelaufen. Solche Sachen gehen in diesem Horrorbild von dem totalen Parteistaat, in dieses Horrorbild geht das alles ein und diese Bilder behaupten den heute unangefochtenen Schein, das war der Kommunismus. In dem Emblem Der rote Oktober ist dieser Schein bildlich festgehalten, aber triumphalistisch, als einmal abgeschlossener Sieg der sozialistischen Revolution isoliert und der Wahrnehmung der wirklichen Geschichte seitdem mit ungeheurer Blendwirkung wie ein Miniaturspiegel eingelegt. Emblem heißt auf Griechisch Eingelegtes. So ist das Bild von der großen sozialistischen Oktoberrevolution, diesem sauber organisierten, leninistisch kunstvollen Aufstand am 6. und 7. November 1917, als repräsentativer Ersatz der wirklichen Revolution in Russland, mit ihrer katastrophischen Dimension simplifizierend und dadurch verfälschend eingelegt worden. Vorspiegelnd, dass in dieser Miniaturchronik zweier Tage die Gesamtheit und das Wesen der wirklichen Revolution von Ursprung und Resultat her sinnbildhaft vollständig enthalten sei. Bemerkenswert ist schon die Datierung. Sie wird noch dem alten, dem julianischen Kalender der Zarenära zugeschlagen, so als ob die Oktoberrevolution deren zielgerichteter chronologischer Abschluss wäre. Oktober evoziert zudem außerhalb Russlands im Westen zumeist den Erntemonat. Roter Oktober, da geht das alte Russland zu Ende und es kommt ein Morgenrot. Sowohl die triumphale Seite als auch die grauenhafte Kehrseite des Wunsch- und Albtraumbildes von der Oktoberrevolution reflektieren bis heute affektaufgeladen die Schicksalswende der Klassenkämpfe und bannen sie in eine falsche Alternative. Wenn darin der Kommunismus der wirklichen Bewegung vorgehalten wird, dann stellt der Bann der Oktoberrevolution dem Beschauer des Bildes vor eine falsche Wahl. Über den Pseudokommunismus zu urteilen, spiegelverkehrt jeweils mit negativen oder mit positiven Vorzeichen, mit antikommunistischem wie mit pseudokommunistischem Wertungsakzent. Wenn das der Kommunismus war, finde ich den jetzt eher schlecht oder eher doch gut? Aus dem Schreckensbild werden die Hekatomben, also die Menschenopfer des Ersten Weltkriegs, des Zarenreichs sowie der übrigen kapitalistischen Welt ausgeblendet, aus dem Schreckensbild des Kommunismus. Die weltkapitalistischen und zaristischen Bedingungen des sowjetischen Horrors gibt es in dieser Wahrnehmung nicht oder sie spielen keine wesentliche Rolle. Gerne wird dagegen antitotalitaristisch der Kommunismus mit dem Faschismus und NS, also Nationalsozialismus, gleichgesetzt und zur undifferenzierten Gewaltherrschaft im 20. Jahrhundert verschmolzen. Gerne auch darauf hingedeutet, wie sehr der zuerst gekommene Sowjetkommunismus als Auslöser, Erreger und Vorbild für die Herrschafts- und Vernichtungstechniken der faschistischen Systeme gewirkt hat. Die apologetische Kehrseite dieses antikommunistischen Bildes haben wir in der zählebigen Vorstellung aller Parteikommunistinnen und Staatssozialistinnen, welche auch die übrige Linke zutiefst durchdringt, diese Vorstellung. Die Ikone vom sowjetischen Kommunismus gilt zwar als ziemlich ramponiert, aber immer noch historisch geweiht, im Sinne des Wortes von Georg Lukács: der schlimmste Sozialismus ist mir immer noch lieber als der beste Kapitalismus. Es sei schließlich nicht alles oder alles nicht so unerträglich gewesen, wie der Antikommunismus es hinstellt. Die Opferzahlen seien erstens von interessierter, bürgerlich-reaktionärer Seite in die Welt gesetzt und manipuliert. Ein Teil der Opfer seien ja auch tatsächlich feindliche Elemente, Faschisten und so weiter gewesen. Die wirklichen Opfer seien jedoch letzten Endes unterm Strich für eine gute Sache gebracht worden und nicht vergeblich gewesen. Gerade auch beim niederringen NS-Deutschlands. Wo revolutionär gehobelt wird, fallen eben unvermeidlich Späne. Kurz, alle möglichen mildernden Umstände werden von links ins Feld geführt, um zu bestätigen, jawohl, das war der Kommunismus und das bleibt er unauslöschlich, auch wenngleich unser Bekenntnis zu ihm ein gehöriges Vater, wir haben gesündigt, angesichts des Stalinismus einschließt. Und Fortsetzung folgt, wir den Sozialismus selbstverständlich in Zukunft viel demokratischer realisieren werden müssen. Gerade so weit demokratisch wie sein realer Charakter in einer von Staatsfeinden und feindlichen Staaten umgebenen Welt es eben zulässt. Wir werden uns bemühen. Schließlich gibt es noch alle diejenigen Linken, die sich von vornherein gar nicht erst in eine Haftung für den sogenannten Realsozialismus nehmen lassen, waren doch Trotzkistinnen, Links- und Rätekommunistinnen sowie Anarchokommunistinnen immer die Gejagten eines Systems, dem sie den sozialistischen und kommunistischen Charakter früher oder später einfach abgesprochen haben. Wer auf der Linken allerdings auch gar nicht für den Kommunismus ist, sondern ihm, wie schon Bakunin, den Kollektivismus entgegenstellt oder einen Ausstieg aus der Warengesellschaft, wie ihn eine fundamentale Wertkritik postuliert, der oder die wird der Illusion von 1917, so der Titel eines Klassikers dieser Richtung, als einer notwendig nachholenden Episode der Wertvergesellschaftung in der Geschichte der Arbeitsgesellschaft keine Träne hinterher weinen, sondern achselzuckend zur aktivistischen Tagesordnung übergehen, zur graswurzelartigen Vernetzungstätigkeit in Ehren. Der wirkliche Umsturz im November 1917 war keine bloße Illusion. Er ging nicht einfach auf in seinen Teilmomenten als bloßer Station zur nachholenden Wertvergesellschaftung oder als bloßer Putsch einer machtbesessenen Sekte von Jakobiner, Marxisten, russischen Typs, die sich für die kommunistische Partei in welthistorischer Mission hielten. Die wirkliche Bewegung war vielmehr seit Monaten und Jahren dabei, den bestehenden Zustand aufzuheben. Sie hatte im März 1917, sogenannte Februarrevolution nach dem alten julianischen Kalender, Anfang März 1917 den Zarismus bereits politisch erledigt und begonnen mit der Aneignung des gutsherrlichen Grund und Bodens. Diese wirkliche Bewegung war aus dem jahrhundertelangen Schlafdauerzustand russischer Apathie vollends erwacht, als sie sich in den Räten, den Sowjets, in Komitees und anderen Selbstverwaltungsformen organisierte und in diesen ab September 1917 in immer deutlicheren Mehrheiten die Aufkündigung der Doppelherrschaft, provisorische Regierung, bürgerlich-liberale Regierung nach dem Sturz des Zarismus und Räte der Arbeiterbewegung und der Bauern und Soldaten, diese Aufkündigung der Doppelherrschaft mit dem postzaristischen Regime verlangte und zunehmend als Forderung alle Macht den Sowjets erhob. Die Bolschewiki waren deutlich genug seit Ende August des Jahres Ausdruck dieser wirklichen Bewegung, nicht umgekehrt. Und in demselben Augenblick, als die Bolschewiki sich zur Speerspitze, gewissermaßen zur informellen Exekutive dieser Bewegung machen konnten und unmittelbar zu Beginn des allrussischen Kongresses der Arbeiter- und Soldaten-Sowjet, in denen sie mittlerweile die Mehrheit repräsentierten, nun die ungeteilte Macht für die Sowjets sicherten durch einen militärischen Coup in der Hauptstadt, da ging auch schon die Zielrichtung der wirklichen Bewegung hinaus über die Zielrichtung der Bolschewiki, mit der sie sich momentan kreuzte. Die wirkliche Bewegung ging aus auf das weitergehende Zertrümmern der ganzen russischen Autokratie und auch der rudimentären bürgerlichen Staatlichkeit. Das endgültige Beenden der russischen Versklavungsgeschichte und das Sprengen des russischen, es wurde schon gesagt, Völkergefängnisses und des großrussischen Imperialismus. Die überschießende praktische Energie der wirklichen Bewegung in den Fabrikkomitees, in vielen von der radikalen Linken dominierten Sowjets, unter den schätzungsweise 900 Sowjets, die es 1917-18 im ganzen Russischen Reich gab, wie allen voran Kronstadt, diese Bewegung ging in der Tat auch schon auf das Aufheben der kapitalistischen Produktionsverhältnisse los. Dort, wo diese konzentriert waren, wie industrielle Inseln in der rückständigen russischen landwirtschaftlichen Ökonomie, die Aufnahme der Forderung nach Arbeiterkontrolle in den Maßnahmenkatalog der Bolschewiki, wie der durch ihren Coup, diesen Staatsstreich geschaffenen Sowjetmacht, diese Aufnahme der Arbeiterkontrolle war Ausdruck, also Anerkennung, war Ausdruck der tatsächlich schon eingeleiteten Übernahme von Fabriken durch die Belegschaften. Und allein schon eine Schilderung, wie sie der Anarchist Wolin in seinem grundlegenden Schilderung oder Werk Die unbekannte Revolution von der Pietrograder Nobelwerksversammlung mit 4000 Arbeitern Ende 1917 gibt, ungefähr zur Zeit des bolschewikischen Coups, alle Macht den Reden, wirft ein Schlaglicht auf die Wachheit und Hochform der praktischen Energie zum Zeitpunkt jener momentanen revolutionären Deckungsgleichheit von Massenbewegungen, Selbstverwaltungsorganen, einschließlich Sowjets und revolutionären Organisationen, wie den Sozialistenrevolutionären oder oft einfach Sozialrevolutionäre genannt, SR, wenn wir sie abgekürzt nehmen. Das heißt vor allem ihr linker Flügel, genannt auch einer davon der wichtigste, die SR-Maximalisten, von Anarchisten und eben auch den Bolschewiki. Das alles zusammenwirkend war einen historischen Augenblick lang deutlich die wirkliche Bewegung, die den bestehenden Zustand aufzuheben im Begriff war. Der Kommunismus, der nur das Werk der unmittelbaren Produzentinnen selber sein kann. Wenn heute dieser Prozess nach der sofort damals einsetzenden 100-jährigen Konterrevolution gebrochen, ja erledigt erscheint, dann nur, weil alles bald in einen Traumschlaf oder in die Betäubung der Ohnmacht zurückgefallen ist. Die Wunschbilder oder albtraumhaften Bilder dieses gesellschaftlichen Unbewussten können aber preisgeben, was verdrängt worden ist, wenn die Spektakelanalyse sie als entstellte Reflexionen der weiterwirkenden Widersprüche an der Basis der Klassengesellschaft dechiffriert. Verdrängungen eines gesellschaftlichen Begehrens und Wunschinhaltes, Verleugnungen von unerträglichen Traumatisierungen und jedenfalls realer Konflikte, die damals wie heute unaufgehoben sind. Dem, was heute gern als Gewaltgeschichte tituliert wird von den Professoren, von den Historikern, den Herrschenden, liegt in der konkreten russischen Geschichte zugrunde die besonders brutale Blockierung und der besonders gehemmte und gestaute und deshalb dann immer wieder besonders eruptive Durchbruch der eigentlich permanenten Revolution, die in Westeuropa vor allem die Bauern und das Bürgertum und schließlich auch das moderne Proletariat zu wesentlich handlungsfähigen, politisch emanzipierten Gesellschaftsklassen werden ließ in Westeuropa. Die im Russischen Reich jedoch unter der Knute der Gutsbesitzer und der zaristischen bürokratischen Selbstherrschaft, der Autokratie, andere Wege suchen musste. Revolution in Permanenz, diese Formel, dieser Begriff, als theoretischer Ausdruck aus den Erfahrungen der Revolutionen in Westeuropa im 19. Jahrhundert geprägt, bedeutet, vor allem 48er Revolution, das bedeutet, sollte bedeuten, die revolutionäre Weiterentwicklung einer bürgerlich-demokratischen Revolution, klassisches Beispiel Frankreich ab 1789, in eine proletarisch-kommunistische Revolution. Und zwar als einen voranzutreibenden Übergang zu Eigentumsumwälzungen, die auf ökonomischer Ebene das eben erst hergestellte und freigesetzte private Klasseneigentum an den Produktionsbedingungen, den gesellschaftlichen, möglichst schnell weiter vergesellschaften, abzuschaffen beginnen und dabei auf politischer Ebene die Demokratie möglichst radikal erweitern, soweit, bis sie sich gleichzeitig mit der Abschaffung der Klassentrennung der Gesellschaft in die Abschaffung jeder Staatlichkeit überhaupt auflöst, also übergeht in kommunistische Produktion und Verteilung als bloße Verwaltung von Sachen durch die Menschen und nicht mehr Herrschaft von Menschen über Menschen. Für Letzteres ist aus den wirklichen Bewegungen der Sozialgeschichte heraus die Kommune entdeckt worden, als die wohl geeignetste politisch-rechtliche Form oder Verfasstheit für die freie Assoziation freier und selbstbestimmt produzierender Individuen. Daher auch die Bezeichnung Kommunismus, die wir der Genauigkeit wegen nicht so sehr aus Gründen des Radical Chic und ausgehend von ihrer lateinischen Schreibweise in den meisten westlichen Sprachen nicht mit K buchstabieren möchten, vor allem aber um diesen Kommunismusbegriff unverwechselbar von jenem rohen Kommunismus, Staatskommunismus und Pseudokommunismus, all das mit großem K geschrieben, in konventionellen, konservativen und konformistischen deutschen Kommunismusverständnis zu unterscheiden. Die Verfassung der Pariser Kommune, mit C geschrieben, die Kommuneverfassung, ist sozusagen als erster praktischer Entwurf in einem kapitalistischen Land, nämlich 1871 im Bürgerkrieg in Frankreich, erkannt worden. Diese Verfassung als eine Regierung der Arbeiterklasse, nachdem das Proletariat in Paris ungefähr ein Vierteljahr damit seine Revolution in Permanenz eröffnet hatte. Die Episode endete in einem entsetzlichen Massaker an den Kommunardinnen. Was ihre Analyse des Wesens der Pariser Kommune betrifft, stimmten Bakunin, Kropotkin, Karl Marx und Friedrich Engels auf frappierende Weise überein. Friedrich Engels prägte am Ende sogar den Leitsatz, dieses Gemeinwesen sei schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr, als Modell sozusagen und auch als Wirklichkeit gewesen. Und Marx bezeichnete wiederholt öffentlich das wahre Wesen, also so Zitatbrocken jetzt von Marx, das wahre Wesen der Kommune als eine Revolution gegen den Staat selbst. Bürgerkrieg in Frankreich, das Werk von Marx, wo das immer wieder fast schon penetrant klargemacht wird. Es war eine Revolution, die Kommune war eine Revolution gegen den Schmarotzerstaat. Und als den praktischen historischen Beweis dafür nahm Marx das, dass die moderne Revolution die ganze Staatsmaschine keinesfalls übernehmen kann, sondern sie zerstören muss, so wörtlich bei Marx, um statt ihrer die proletarische Selbstverwaltung in Richtung gesamtgesellschaftlicher, weltgesellschaftlicher Kommunismus etablieren und diesen ökonomisch irgendwann erreichen zu können. Also ausbrüten, diese Metapher nimmt Marx auch. Es kann also noch so lange dauern, aber das ist die politische Form, um das zu schaffen. Wenngleich damit Marx sogar als der bessere Anarchist gelten kann, wie einige meinen, indem er seine radikale Staatskritik mit wissenschaftlich-kommunistischem Anspruch, also materialistisch-historisch, begründet hat, so bleibt die entscheidende theoretische Differenz zwischen diesem und dem kollektivistischen Anarchismus seines Zeitgenossen Bakunin sowie zum Anarchokommunismus etwa Kropotkins die Frage der politischen Übergangsform und damit die Frage nach dem sozialen Klasseninhalt der Kommunenverfassung, und die beantwortet Marx mit der Formel revolutionäre Diktatur des Proletariats und hält sie für eine zeitweilig, für die Dauer der ökonomisch nicht sofort aufhebbaren Klassengesellschaft und des deshalb immer noch nicht überflüssigen Klassenkampfes, zeitweilig noch notwendige Rest- und Übergangsform von Staatlichkeit, eher nur ein Analogon zum Staat. Keinen Zweifel lassen Marx und besonders auch der späte Engels an der voll zu entfaltenden demokratischen Form dieser sozialen Klassendiktatur. Es gilt also zwischen politischer Form und sozioökonomischem Inhalt dieser Klassenmacht und dieses Klassenkampfes in der Übergangsperiode zu unterscheiden. Es wäre undialektisch und verfehlt stattdessen Diktatur und Demokratie abstrakt einander gegenüberzusetzen, auch wenn dies so in allen Schulbüchern und Geschichtswerken der Welt und in allen Beschwörungen bürgerlicher Politiker stereotyp so gemacht wird. Ebenso wäre es undialektisch, ebenso wie die einander ausschließenden Extreme Staatlichkeit und Anarchie einfach gegenüberzustellen. Es ist utopisch, idealistisch, realitätsblind, diesen Dualismus der Praxis aufherrschen zu wollen und kann nur zu informellen Diktaturformen führen, wenn die historisch zwar abzuschaffende, aber einstweilen noch notwendige Herrschaft von Gesellschaftsklassen über andere tabuisiert bzw. geleugnet wird. Wir werden gleich sehen, wie dies zum Wesenszeichen gerade der bolschewikisch beherrschten Sowjetunion geworden ist. Im Gegensatz dazu hat die marxische Analyse die wirklich durch und durch historische Funktion der Kommuneverfassung herausgearbeitet, den in bestimmten Kommunen vielleicht noch langen Weg einer Entwicklung der ökonomischen Basis, Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte bis zur gesellschaftlichen Reife einer kommunistischen Produktionsweise zu gewährleisten, gewissermaßen, sagte schon, auszubrüten, eben genau unter den Bedingungen, die den assoziierten Menschen am günstigsten und für die unmittelbaren Produzentinnen am menschlichsten sind und eben nicht unter den Bedingungen der Herrschaft privater, konkurrierender Ausbeuterklassen, sondern als Selbstverwaltung der assoziierten Produzentinnen und Individuen nach gemeinsam festgelegtem und diskutiertem, korrigiertem und so weiter gesellschaftlichen Plan. Diktatur wird dann gerade dadurch ausgeübt, dass nach den gesellschaftlich-demokratisch ermittelten und beschlossenen Bedürfnissen produziert und die Möglichkeit von deren Befriedigung durchgesetzt wird, während Autorität und Herrschaft der Gesamtgesellschaft gegen alle Versuche und Strukturen von privat konkurrierender Plusmacherei auf Basis einer Ausbeutung fremder Arbeitskraft geltend gemacht wird. Die Kommunenverfassung oder Kommuneverfassung dient stattdessen ausschließlich der transparenten und von allen entscheidungsfähigen Mitgliedern abgestimmten Abschöpfung von Mehrarbeit über ein allgemein beschlossenes Quantum hinaus für gesellschaftliche Versorgungsaufgaben, Reservefonds, die allen gleichermaßen zugutekommen, wie Bildungswesen, Krankenversorgung, Kinder- und Altersversorgung und so weiter. Deshalb kann die revolutionäre Diktatur des Proletariats auch am besten ihrem gesamten Inhalt und Zweck nach als Diktatur der radikalen Bedürfnisse bezeichnet werden. Wenn dergestalt ihre Perspektive schon bei Marx ab 1871 nicht beschränkt ist auf den lokalen und nationalen Rahmen, in dem sie entsteht, sondern auf ihre weltweite Ausdehnung als Kommune aus Kommunen, dann wirft das wiederum gegenüber anarchistischen Vorstellungen die Frage vom Zentralismus auf, sogenannten Zentralismus. Denn einerseits soll in einer überregionalen und tendenziell globalen Kommune-Assoziation die politische Ökonomie der Kapitalisten ersetzt werden durch die politische Ökonomie der Arbeiterklasse. Das sind auch so Formeln von Marx, politische Ökonomie der Arbeiterklasse, die sich selbst schaffen muss. Das heißt, eine kommunistische Ökonomie. Dies ist aber gleichbedeutend mit radikaler Kritik der politischen Ökonomie, der vorhandenen, deren Zweck es ist, jede überflüssige Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft. Jede überflüssige Verausgabung gesellschaftlicher und individueller Arbeitskraft zu kritisieren, sodass dem gesellschaftlichen Individuum möglichst viel disponible verfügbare Zeit für seine individuelle Entwicklung je nach Lust und Laune und seinen sich enorm entfaltenden Bedürfnissen zur Verfügung stehen kann. Die ungeheure Vergeudung und Raubbauwirtschaft der kapitalistischen Ökonomie wird damit kritisiert und überwunden. Dies setzt ganz bewusst planende, gesamtgesellschaftliche, also tendenziell globale Ökonomie der Zeit, nennt Marx es auch. Das heißt, rationellste Zeitminimierung und Automatisierung der Produktionsabläufe voraus. Und damit diese nicht durch Ausbeutungstechniken an menschlicher Arbeitskraft erzielt wird, muss sie auch durch Ausgleich verschiedener, ungleichmäßiger Kommune-Produktionsniveaus mittels übergreifender Berechnungs- und Regulierungsinstanzen koordiniert werden. Diese sind natürlich zentralisierender Art. Autorität kommt ihnen ausschließlich sachlich und als Organen des Ganzen gegenüber den Teilen zu. Last but not least sprechen wir von den Bedürfnissen der Natur. Die schonenden, nachhaltigen, wie es so schön heißt, eben naturgemäßen Umgang mit ihren Ressourcen und Gesetzen diktiert. So diktieren dann auch die Menschen- und bedürfnisgerechten Kriterien und Planungen in einer kommunistischen Produktion und Verteilung. Nur müssen die dafür notwendigen zentralen, koordinierenden Instanzen, sozusagen gewissermaßen Zentralräte, demokratisch funktionieren, was wiederum von ihrer politischen Beherrschung, der demokratischen Herrschaft über ihre Ziel-, Zweck- und Mittelvorgaben abhängt, sodass alle Interessen und Wünsche lokaler und individueller Bedürfnislagen miteinander vermittelt und keine übergangen oder unterdrückt werden können. Alles kommt somit auf die optimale generalisierte Selbstverwaltung an und diese übt die Diktatur der radikalen und enormen Bedürfnisse aller aus. Revolutionär ist bei dieser Diktatur der unbedingte Anspruch, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist. Das ist dieser kategorische Imperativ von Marx. Das bedeutet, ihren Anspruch, die Emanzipationsaufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution ungeschmälert zu verwirklichen und zu erhalten und sie als Werk der Arbeiterklasse selbst möglichst schnell in die sozial-ökonomische Herstellung allgemein menschenwürdiger Zustände ohne Ausbeutung und Herrschaft von Menschen über Menschen übergeben zu lassen. Um die Konvergenz von anarchistischer Konzeption, sofortiger und unmittelbarer Aufkündigung der Staatlichkeit und marxischer Konzeption der Kommune als politischer Übergangsform begrifflich kenntlich zu machen, sprachen die Situationistinnen in den 1960er Jahren von der antistaatlichen revolutionären Diktatur des Proletariats, die notwendig sei, um den globalen Raum nach den Bedürfnissen der Macht der Arbeiterräte zu rekonstruieren. Sie sprachen auch von der verwirklichten und totalen Demokratie der Räte und kennzeichneten deren Tätigkeit als Machtform des vollstreckbaren Dialogs, der sich selbst bewaffnet hat, um seine eigenen Bedingungen, zum Sieg zu verhelfen. Damit knüpften die Situationistinnen an die Marx'sche und zugleich die bakuninische Analyse der Kommunen an, akzentuierten deren schon nicht mehr staatlichen Charakter, ihre staatsaufhebende Zielrichtung und verbanden diese Tendenz mit der Perspektive der Räte, die in Russland als Sowjets 1905 entstanden waren und mit deren Fortschreibung in der Forderung »Alle Macht den Räten«, wie sie in der russischen Revolution 1917 zur Etablierung der Sowjetmacht geführt hatte. Ganz scharf hoben die Situationistinnen aber die Unmöglichkeit hervor, dass die Räte die Klassenherrschaft des Proletariats durch eine Eroberung der bestehenden Staatsmaschinerie etablieren könnten. Das wäre Jakobinismus, eine verhängnisvolle Illusion des Proletariats, die bürgerliche Revolution selbst noch einmal wiederholen zu können in den Formen der Machtergreifung des Bürgertums, in der Besetzung der Kommandohöhen innerhalb des Staats und der Wirtschaft. Bevor wir zu dem bolschewikischen November-Coup 1917 zurückkehren, also Coup als Schnitt, Putsch, Staatsstreich, dem November-Coup 1917, der genau diese Illusion, man könnte, die, wie es Lenin immer so schön sagt, die Kommandohöhen der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates besetzen und dann eine Regierung der Arbeiterklasse dadurch etablieren. Diese Illusion nährte und bis heute nährt, dass der Coup gelang, diese Illusion. Vorher muss aber nun der andere Unterschied zu der permanenten Revolution in Westeuropa und zur avancierten Kommunenverfassung dort, sprich Pariser Kommune, das war schon ein sehr avancierter Vorstoß durch das Proletariat in einer ganz schwierigen Situation des Krieges, einfach die Sache an sich zu reißen und die Selbstverwaltung zu beginnen. Die muss aufgezeigt werden, dieser Unterschied muss aufgezeigt werden zu dem November-Coup, der sich auf die Kommune berief. Auch dieser Unterschied war einer des Klasseninhalts und der Klasseninteressen. Aber nicht allein der zwischen den Zwecken und entsprechenden Bemächtigungsformen von Bourgeoisie und Proletariat. In Russland stand eine mickrige, vom Zarismus abhängige Bourgeoisie und ein hochkonzentriertes, streik- und kampferprobtes, aber winziges Industrieproletariat einer riesigen Bevölkerungsmasse von Bauern gegenüber. Die Volksklasse der Bauern aber war nur scheinbar eine reaktionäre Masse, wie es Lassalle mal, der sozialdemokratische sozusagen Urvater, genannt hatte, eine reaktionäre Masse, die dem Proletariat gegenüberstehe. Die viele selbsternannte Marxistinnen, hier kommt der Marxismus als Ismus ins Spiel und die Marxisten bis heute, die es genau wissen, was sie aus Marx abzuleiten hätten, die sahen in dieser Volksklasse der Bauern nur eine reaktionäre Masse, zumal in Russland. Diese Bauern hatten gegen ihre jahrhundertelange Versklavung durch die Gutsbesitzer immer wieder rebelliert. Und sie hatten eine ökonomisch-gesellschaftliche Basis für diese permanente Rebellion dafür. Die sogenannte Bauernkommune, Commune Rurale nennt es Marx und nennt es sozusagen die Spezialisten, die Statistiker und die Sozialhistoriker, die Commune Rurale, die ländliche Kommune, also auch eine Kommune. Auf Russisch Obschtina, ihre uralte ländliche Kommune mit dem Gemeindeland, die ab und zu leicht zum Organisationskern der bäuerlichen Revolution werden konnte. Wie das der sehr zeitgenössische, Zeitgenosse Orlando Figes auch sozusagen, um mal einen bürgerlichen, aber guten Historiker der russischen Geschichte, der russischen Revolution heranzuziehen, ein bisschen Beleg, der das auch anerkennen muss. Eine leicht zum Organisationskern der bäuerlichen Revolution umfunktionierbare Form von sehr zähem Urkommunismus war das. Also von altem Bauernkommunismus. Wenn die Marxistinnen nun vor allem die Russischen, die sich zu Marxens Lebzeiten zumeist im westlichen Exil sammelten, sich geringschätzig von dieser kleinen, isolierten Welt der Dorfgemeinschaft, auf Russisch auch der Mir genannt, was unter anderem Welt, Universum auch bedeutet, wenn die Marxisten sich von dieser Welt der Bauerngemeinde abwandten und schematisch, westlerisch auf die forcierte, von den Zaren gepuschte Zerstörung dieser russisch-barbarischen, verflucht rückständigen, wie Lenin auch immer wieder sagte, und Westler Struktur, alle Hoffnung setzten, damit Russland endlich auch den richtig kapitalistischen Weg beschreiten könne, der dann erst für eine proletarische und sozialistische Emanzipation, so wie im Westen, die ökonomische Basis herstellen könne. Wenn die Marxisten sich darin einig immer mehr waren, die damals in Russland oder eher im Exil entstanden, sah gerade Karl Marx das gar nicht so. Marx konnte sogar die Bände 2 und 3 seiner Kritik der politischen Ökonomie, Band 2 und 3 des Kapital, in seinem letzten Lebensabschnitt, also mindestens 10 Jahre, nicht mehr fertigstellen. Nach Band 1 waren es noch 12 Jahre, 15 Jahre oder so, weil er sich seit Anfang der 1870er Jahre zunehmend der Untersuchung der russischen Grund- und Bodenverhältnisse zuwandte, also dem, was er die besondere halbasiatische Produktionsweise mit so einem Hilfsbegriff nannte, um einen Weg für die Revolution in Russland zu finden. Marxens Kennzeichnung des unterschiedlichen westlichen Entwicklungsweges zum russischen nimmt das Bild vom Trümmerfeld des geschichtlichen Fortschritts geradezu vorweg, welches Walter Benjamin 60 Jahre später in seinen Thesen zum Begriff der Geschichte gegeben hat. Wenn Marx den russischen Revolutionären in 1881 waren diese Briefe an Vera Sasulitsch, so eine westlich-marxistische Plechanow-Anhängerin in Genf, die ihn fragte, wie sollen wir in Russland ihrer Meinung nach die Revolution machen, ein Rezept von ihm wollte. Und er schrieb sehr vorsichtig, aber auch sehr bestimmt, der russischen Dorfkommune ihre historische Chance offen zu lassen. In Westeuropa, so Marx 1881, sei, und jetzt Zitat Marx, des Gemeindeeigentums und die Entstehung der kapitalistischen Produktion durch eine riesige Zeitspanne voneinander getrennt, die eine ganze Reihe aufeinanderfolgender ökonomischer Revolutionen und Evolutionen umfasst, von denen die kapitalistische Produktion nur die jüngste ist. Ihre Geschichte ist nichts weiter als eine Geschichte von Antagonismen, Krisen, Konflikten und Katastrophen. Wenn Russland in der Welt isoliert wäre, müsste es auf seine eigene Rechnung die ökonomischen Errungenschaften herausbilden, die der Westen unter derartigen Geburtswehen hervorgebracht hat. Marx sieht sich nun die Spuren und Überreste der ursprünglichen, aber untergegangenen Bauerngemeinde in Westeuropa, in Westeuropa ist sie untergegangen, näher an und vergleicht ihr aussichtsloses Schicksal mit der russischen. Er kommt zu dem Schluss: Aber die Lage der russischen Gemeinde ist durchaus verschieden von der Lage der Urgemeinschaften des Westens. Russland ist das einzige Land in Europa, wo sich das Gemeineigentum im großen nationalen Maßstab behauptet hat, aber gleichzeitig existiert Russland in einem modernen historischen Milieu. Es ist Zeitgenosse einer höheren Kultur. Es ist mit einem Weltmarkt verbunden, auf dem die kapitalistische Produktion vorherrscht. Indem es sich die positiven Ergebnisse dieser Produktionsweise aneignet, ist es also imstande, die Dorfgemeinde zu entwickeln, statt sie zu zerstören. So Marx, nach langer, gründlicher Beschäftigung mit dem gerade erst in Russland von oben, von der zaristischen Bürokratie stimulierten und aufgepfropften Kapitalismus und seiner sogenannten Bauernbefreiung ab 1861, der Bauerbefreiungszar hat das ins Werk gesetzt, eine ganz dubiose Reform. Was Marx in Korrespondenz mit einigen liberalen und revolutionären russischen Sympathisanten erforschte, aufgrund ungeheuren statistischen Materials über die Grund- und Bodeneigentumsverhältnisse in Russland, und was dann auch in seine Theorie der Grundrente und der Differentialrente im dritten Band des Kapital einging. Das hat Engels dann fertig gemacht, weil Marx das nicht mehr geschafft hat, das zu veröffentlichen. Das Haupthindernis für eine, wie Marx es so einfach nennt, normale, das heißt ungehinderte und fördernde Entwicklung der russischen Kommune Rural, war Marx zufolge der Zarismus, der sie zu zerstören im Begriff war. Mit der Revolutionärin Vera Sassulitsch überlegte Marx Anfang der 1880er Jahre, wie könnte denn eine für die Erpressungen des Staates erdrückte, durch die Erpressungen des Staates erdrückte, durch den Handel ausgeplünderte, durch die Gutsbesitzer ausgebeutete und durch den Wucher von innen ausgehöhlte Gemeinde Widerstand leisten? Noch kurz vor seinem Tod riss Marx zusammen mit Engels im Vorwort zu einer russischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests die Perspektive auf. Neben einem sich rasch entwickelnden kapitalistischen Schwindel und einem sich eben erst bildenden bürgerlichen Grundeigentum finden wir in Russland die größere Hälfte des Bodens im Gemeineigentum der Bauern. Es fragt sich nun, kann die russische Gemeinde diese in der Tat stark in Zersetzung begriffene Form des ursprünglichen gemeinsamen Eigentums am Boden unmittelbar übergehen in eine höhere Form des Grundeigentums? Oder muss sie vorher denselben Auflösungsprozess durchmachen, der die geschichtliche Entwicklung des Westens charakterisiert? Die einzige heute mögliche Antwort auf diese Frage ist folgende: Wenn die russische Revolution das Signal gibt zu einer Arbeiterrevolution im Westen, sodass beide einander ergänzen, dann kann das russische Grundeigentum zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung werden. Gegen Mitte der, das schrieb Marx 1881, gegen Mitte der 1890er Jahre, lange nach Marxes Tod, drängte Engels, der dann noch lebte, bald starb, der starb 1895, drängte er auch schon in ausführlichen Besprechungen mit jungen russischen Genossen, die gerne Marxisten sein wollten und hinpilgerten, die aber bei jeder Gelegenheit unmissverständlich darauf hinwies, dass das mit Marxens und seiner antidoktrinären Methode, mit Marxens und seiner Engelsens antidoktrinären Methode unvereinbar sei, drängte er sie alle dahingehend, sie sollten sich gefälligst um die Untersuchung der tatsächlichen Agrarverhältnisse in Russland kümmern, nicht nur im Exil sitzend Marx-Stellen aus das Kapital herausklauben, wie er sagte, um zu beweisen, dass Russland die darin für Westeuropa geschilderte ursprüngliche kapitalistische Akkumulation genauso nachholen müsse, sondern gerade auch theoretisch die Besonderheit der russischen Verhältnisse und ihre konkrete Revolutionierbarkeit untersuchen. Dem kam allerdings 7 Jahre nach Engels Empfehlung der Plechanow-Schüler, Plechanow war der Meister, der in Genf saß und die jungen Leute sozusagen verdarb, sozusagen, sie müssen unbedingt den westlichen Weg für Russland pushen. Der Plechanow-Schüler Lenin kam dem 7 Jahre nach Engels Empfehlung nach, das theoretisch mal zu untersuchen, größer angelegt. Nur mogelte, wie man heute sehen kann, dieser entschiedene Westler Lenin in seiner Arbeit, hieß über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in der russischen Landwirtschaft, manipulierte er ein wenig statistisch die Daten und ihre begriffliche Interpretation dergestalt zurecht, dass, wie zu erwarten, ein Bild entstand, in dem 1899 war das, die Bauerngemeinde endgültig keine Zukunft mehr zu haben schien oder vielmehr nur als Hauptfaktor der von Lenin sein Leben lang verfluchten russischen Rückständigkeit. Die in dieser Darstellung nun endlich der lebenskräftigen Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in Russland sogar und gerade in der Landwirtschaft im Wege stünde, diese verfluchte Rückständigkeit der Bauerngemeinde. Wir kommen gleich darauf zurück. Das war Ende der 1890er Jahre. Engels war schon 4 Jahre tot. Die Plechanow-Leute ignorierten und verbargen erfolgreich und nachhaltig alle Hinweise und Ratschläge von Marx und Engels hinsichtlich der Bauernkommune und gingen entschieden auf westlich-sozialdemokratischen Kurs. Der Marxismus hatte sein prachtvolles Schlangenhaupt erhoben und zeigte sofort seine 2 Gesichter, den reformistischen Revisionismus auf der Rechten und den spiegelbildlich spiegelverkehrt darauf reagierenden orthodoxen Marxismus auf der Linken. Beide waren durch und durch staatssozialistisch und als solche einander Fleisch vom Fleische. Die Bezüge auf Kommune, sei es die westliche in Paris 1871, sei es gar die östliche Kommune Rural, ländliche Kommune in Russland, waren aus dem Blickfeld verschwunden. Wer im marxistischen Diskurs nicht wie selbstverständlich so oder so auf die Eroberung der Macht im Staat hinsteuerte, ja etwa ernstlich die Revolution gegen den Staat selbst, Marxens Formel und Richtung, eine längst vergessene und vertuschte Feststellung von Marx, und wer die Zerstörung der ganzen bestehenden Staatsmaschinerie als Grundbedingung des Übergangs zu Kommunismus auch nur zu denken wagte, wurde als anarchistisch verpönt. Die Positivfixierung der Marxismusparteiungen auf den Staat ließ auch eine andere Übergangsperspektive unbeachtet oder nur staatssozialistisch entstellt erscheinen, auf die Marx ebenfalls des Öfteren hingewiesen und deren materiell-ökonomische Möglichkeit er abschließend in seiner Kritik der politischen Ökonomie, also dann im dritten Band des Kapitals, begründet hatte. Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst. Er zeigte, wie sie in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, besonders auf Basis des Kreditsystems, möglich geworden sind, wie er schreibt, als Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte. Und damit sind sie, wenngleich noch innerhalb der alten Form, das erste Durchbrechen der alten Form. Marx wandte sich dabei scharf gegen das von Lassalle propagierte Konzept staatlich eingerichteter und gegängelter Produktionsgenossenschaften. Demgegenüber sei der Fortschritt in Richtung auf eine der Arbeiterinnen gemäße, bereits von ihnen selbst direkt demokratisch organisierte Produktion im Rahmen einer noch kapitalistischen Konkurrenzwelt entscheidend. Und er schreibt, dass die Arbeiter als Assoziation ihr eigener Kapitalist sind, das heißt die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eigenen Arbeit verwenden. Sie zeigen, wie auf einer gewissen Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte und der ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsformen naturgemäß aus einer Produktionsweise sich eine neue Produktionsweise entwickelt und herausbildet. Sie würden also die reale Möglichkeit kommunistischer Produktion, die mindestens ebenso effektiv, aber den unmittelbaren Produzentinnen trotz aller Mängel des bestehenden Systems, das sie umgibt, dem sie sich nicht entziehen könne, doch angemessener und von ihnen selbst kontrolliert ist, anschaulich beispielgebend gewissermaßen ad hominem demonstrieren. Als eine entscheidende Bedingung dafür betonte Marx das Kreditsystem. Zitat: Letzteres, das Kreditsystem, wie es die Hauptbasis bildet zur Verwandlung der kapitalistischen Privatunternehmen in kapitalistische Aktiengesellschaften, auch schon eine Art, wie Marx es nennt, da haben wir wieder den kapitalistischen Kommunismus schon in einer Keimform, so umso mehr bietet es die Mittel zur allmählichen Ausdehnung der Kooperativunternehmungen der Arbeiter selbst auf mehr oder minder nationaler Stufenleiter, das Kreditsystem. Darin werde der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit bereits intern positiv aufgehoben. Die Produktionskommune wird damit als erste direkt ökonomische Emanzipationsform des Proletariats unter der Regie der Arbeiterinnen selbst sichtbar. Neben der Kommuneverfassung als erster politischer Form für die Emanzipation der Arbeit, wie es geschrieben hatte bei der Pariser Kommune schon, die Form, in der die ökonomische Emanzipation der Arbeit möglich ist, von der Lohnsklaverei und so. Und schließlich der Bauernkommune als Entwicklungsmöglichkeit einer positiven Aufhebung vorindustrieller, agrarischer oder asiatischer, halbasiatischer Produktionsweise, unter der Bedingung, dass sie mit den industriell entwickelten Produktivkräften der westlichen Assoziationen unterstützt wird und sich mit diesen Kommuneformen verschränken kann. Damit stand zum Ausgang des 19. Jahrhunderts als Resultat der von Marx begonnenen Kritik der politischen Ökonomie bereits der Umriss dessen am Horizont, was er dann als die politische Ökonomie der Arbeiterklasse bezeichnet und gefordert hatte. Damit hätten Revolutionäre, das heißt mit kritischer Negativität gegen das bestehende ausgerüstete Menschen, eigentlich ganz gut bereits auch positiv ausgerüstet jenes Jahrhundert verlassen können. Es gab jedoch einen enorm hemmenden Faktor, dies zu tun, gerade was die Bauernkommune betraf, der viele Revolutionäre und Revolutionärinnen, gerade auch dem damals modewerbenden russischen Nihilismus und Panslawismus zugeneigte, zögern ließ, diese dreifach fordernden Revolutionskomponenten zu erfassen und miteinander zu vermitteln. Sie waren beherrscht von einer konservativen Tendenz im Sinne des spiegelverkehrten Bildes zu dem, was die russischen Westlerinnen und Westler als ein bloßes Ausbund von Rückständigkeit an die Wand malten. Auch Marx vermerkte Anfang der 1860er Jahre hellhörig, wie der sogenannte Bauernbefreier-Zar, Alexander II. 1861 zur Begründung seiner Reform erklärte, the communist principle müsse mit der Emanzipation aufhören. Hier tauchte entgegen dem bisherigen Bild vom apathischen und stumpfsinnigen russischen zweibeinigen Vieh also auf einmal der Mir als eine Realität auf, für die sich die Bauern einsetzten. Diese Wahrnehmung wurde nun von russischen Revolutionärinnen der sogenannten Volkstümlerrichtung, den Narodniki oder Narodowolzen in Russland, und von Linken wie Herzen, Bakunin und Tatschew im westeuropäischen Exil in eine Überhöhung und Verklärung der revolutionären Potenziale, ja, mehr als das, schon vorhandener, mystisch-slavophil erklärter Eigenschaften gewendet. Stopp erst mal. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo geguckt werden muss und wo wir beide versuchen wollen zu erarbeiten, sozusagen dialogisch. Und wir hoffen, dass wir auch mit Fragen, mit Einwänden und Hinweisen uns da auch auf die Sprünge helfen könnt, an schwierigsten Stellen erstmal stillzustellen, diese Darstellung, wie die Revolution in Permanenz sich entwickelt hat im Westen. Kommune-Modell, Pariser Kommune, also ich sage schon Modell, fraglich. Auch ein Mythos, der um die Pariser Kommune sogleich entstanden ist, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, worin dieser Mythos bestand, dass das Wunders wie siegreich oder erfolgreich oder modellhaft eben schon fertig war, die Fehler, die Niederlage und die Versäumnisse dieser Pariser Kommune sind auch gerade von Marx sehr hart, schon im Ansatz, aber später dann nochmal ernüchternder kritisiert worden, zum Beispiel die Bank von Frankreich nicht zu besetzen und vor allem es nicht zu vermögen, dass die Sache sich über Paris hinaus als Kommune aus Kommunen, zumindest im nationalen französischen Maßstab, was damals möglich gewesen wäre durch geschickteres, durch klügeres, durch bewussteres Vorgehen und Unterstützung genau auch der Bauern in Frankreich, dass das versäumt worden ist. Insofern entstand schon in der Pariser Kommune ein Mythos mit im Sinne von Mythos, Lügenwort, Lügenhülle, Lügenwort, Wahrwort, ein wahres, was eine Lügenhülle als Bild gewinnt. Ja, und zugleich entstand im Westen aus der Revolution, die auch dort in einer ganz, ganz schwierigen, zähen Permanenz erfolgte, nämlich bürgerliche Aufgaben, elementarste Art, liberale, menschenrechtliche Grundforderungen jeder demokratischen, bürgerlichen Bewegung wurden damals von den Vertretern eigentlich der Bauern und der Bauernkommune, die es politisch auch schon gab, formuliert, und zwar in einem der besten, erfolgreichsten Attentate auf den Zaren, für das Engels und Marx geradezu geschwärmt haben und dass sie den Marxisten vor Augen hielten, die tun was. Das sind keine Marxisten, aber die tun was, um dieses unglaublich zähe autokratische Regime zu erschüttern an der Spitze, wo das Vertrauen auch der Bauern in den Zaren, der als fast schon ein Papst, caesaropapistisch, fast schon als Gott, als das gute Väterchen, das aber fern ist, gilt. Gott ist hoch und der Zar ist fern, so ungefähr war der Spruch an den Bauern. Das heißt, die wissen gar nicht, wie es uns geht und wir müssen an sie appellieren. Das alles zerbrach dann und zerriss 1905 bei der Revolution, die Bauern gemacht haben. Und das war aber alles so zäh, dass die Revolution in Permanenz in Russland kaum wahrnehmbar war von außen und so noch nicht mal für diese russischen Revolutionäre, außer für die Volkstümler, Terroristen, die gesagt haben, das Volk ist zu sehr zu gefesselt in diesem Elend der Leibeigenschaft. Und dieser, das war ja nicht einfach eine Leibeigenschaft, es war ja nicht feudal, es war ja eine Staatssklaverei letzten Endes, die durch Boris Godunov und so weiter befestigt worden war um 1700 herum, dass das also nochmal, dass sie sich nicht bewegen konnten, dass sie ausgeliehen werden konnten. Alles Grundzüge dieser Staatssklaverei unter dem zaristischen Regime, da musste oben an der Spitze angesetzt werden. Und diese Leute, die das Attentat auf den Zaren gemacht haben, zu Lebzeiten von Marx und Engels, wo die direkt begeistert waren, die haben ganz staatsmännisch, wie Engels und Marx sagten, eine Art Minimalkatalog formuliert. Da ging es um die liberalen demokratischen Forderungen. Das war gar nicht Sozialismus oder irgendeine Utopie oder Anarchismus, da ging es einfach, das war das, die Form, in der die Revolution in Permanenz ihre bürgerlich-demokratischen Aufgaben versucht hat zu erfüllen. Und gleichzeitig gab es in Russland schon diese vom Zaren wiederum gepushte, ab den 80er, 90er Jahren, was vor allem Engels noch mitbekam, dann stürmische, oben aufgepfropfte kapitalistische Produktionsweise, aber auch keine richtige westliche, sondern eine schon durch und durch bürokratische. Und in dieser wiederum entwickelten sich dann bei der mickrigen und staatsabhängigen Beamtenhaften oder Oligarchenhaften, kann man schon fast dann sagen, Bourgeoisie in Russland, entwickelt sich dann ein sehr konzentriertes Industrieproletariat und hat seinerseits sehr schnell sozialistische Vorstellungen, naja, sehr schnell ist es falsch, aber hat doch auch bald sozialistische Vorstellungen, wenn auch diffus, angenommen. Das heißt, auch da war eine große Spannung zwischen der bäuerlichen Revolution, der demokratischen Revolution, den bürgerlichen Elementen, liberalen Vorstellungen und den proletarischen Vorwärts. Das heißt, also diese Verschränkung oder diese etappenhafte ineinander übergehen oder auch die Gleichzeitigkeit von bürgerlich-demokratischer Aufgaben und proletarisch-kommunistischen Zielrichtungen, macht die permanente Revolution aus. Und dies stürzte sich in Russland auf die Kommune Rural und auf das Industrieproletariat. Und nun wird man, wenn man jetzt aus dem 19. Jahrhundert heraustritt mit dieser Hypothek, wird man feststellen, dass sie sich lange Zeit oder die ganze Zeit dieser 1905er Revolution, das war der erste Durchbruch, wo beide auf den Plan traten, beide Klassen, Proletariat und Bauernschaft, wenn man sie mal als einfach Klasse fassen will, auch bourgeoise Elemente, die aber mehr zögerlich und nachhinkend dann reagierten. Und dann die Revolution von 1917, die das Ganze sozusagen auf den Begriff brachte und zum Durchbruch brachte, das hatten wir schon angedeutet. Das war ihre Form von Revolution in Permanenz, die eine andere Form, eine andere Gestalt annahm als im Westen. Und da sind Züge, die bereits noch von Engels und Marx behandelt worden sind, sehr deutlich hervorgetreten in den politischen Parteiungen dieser beiden von mir jetzt genannten Revolutionen, die im 20. Jahrhundert begannen, nämlich die zwischen dem Setzen auf die Kommune und dem Verwerfen der Kommune. Das Verwerfen der Kommune haben wir schon bei den westlichen Marxisten Russlands gesehen, aus denen dann die Bolschewiki hervorgingen, so 1902 ungefähr, 3. Und das haben wir noch kurz, habe ich kurz angerissen bei den Volkstümlern, den Narodniki, die auf die Bauernkommune in der einen oder anderen Weise setzten, die aber selbst nicht die Bauernkommune organisieren konnten, sondern als Terroristen oder als Theoretiker und so weiter versuchten, das irgendwie zu formulieren oder zu begleiten durch Aktionen oder eben durch eine Aktionslosigkeit, eine gewisse theoretische. Und die Bauern selber waren es und niemand anders, die dann plötzlich durch solche eruptiven Durchbrüche, wie vor allem 1905, diese Revolution selbst in die Hand genommen haben. Das heißt, also diese Gestalt der Revolution in Permanenz war in sich verhakelt und lief parallel immer nebeneinander weitgehend her. Auch 1917 war das der Fall und auch im Bürgerkrieg war das der Fall. Und eigentlich ist es nie gelöst worden. Das kann ich aber jetzt noch nicht vorwegnehmen. In der Zeit des sogenannten sozialistischen Aufbaus ging es dann auf Kosten der Bauernschaft hauptsächlich, dass dieses Problem versucht worden ist zu lösen. Das wurde dann noch zynisch und das ist wieder eine Spiegelverkehrung Arbeiter- und Bauernbündnis genannt. Was wir jetzt versuchen zu entwickeln, ist die Überlegung, warum ist denn jetzt nicht die Bauernkommune in Bausch und Bogen zu übernehmen gewesen? Warum waren jetzt Engels und Marx besonders polemisch scharf drauf gegen diejenigen, die gesagt haben, wie Herzen und auch Bakunin dann in der Folge von Alexander Herzen und dann schließlich Leute wie Tkatschew, der sich mal erst als Bakuninist, dann als Blanquist, also einer, der mir so auf Putschtaktiken setzt, bezeichnet hat. Und die verschiedensten, auf einem Spektralband von Konzeptionen und von Praktiken, die verschiedensten zwischen Putschismus oben, Netschajew wäre natürlich zu nennen, dieser entsetzliche Bakunin-Schüler, der auch Bakunin auch so wahnsinnig kompromittiert hat. Aber natürlich hing das miteinander zusammen. Und dann ganz harmlose und liebe Leute auch. Also das ist ein ganz breites Spektralband, das der Forschung auch noch weiter harrt. Und wie nun diese ganze Vorstellung, man kann nur auf die Kommune der Bauerngemeinde setzen und dann hat man eine wunderbare Revolution. Der Bauer braucht bloß endlich zu rebellieren. Das tut er ja auch immer wieder, hier und da. Das ist ja nie abgerissen. Das braucht man nur zu vernetzen, so würden wir heute sagen. Und dann hat man diese alte Gemeinde, die wieder Urständ feiert. Man muss das sozusagen propagieren. Man kann in dieser Gemeinde mit praktizieren, dass die sozusagen erfolgreicher wird. Aber man darf überhaupt nichts mit einer revolutionären Diktatur des Proletariats oder mit einer Staatlichkeit und so weiter zu tun haben. Dann ist alles aus, dann ist die Freiheit und die anarchistische Idee verraten und so weiter. Und da wäre jetzt ein Moment herauszuheben, was uns auffiel. Es geht bei der Polemik gegen die Kommune immer darum, dass die, also gegen die Kommune Rural der Bauern, dass das Patriarchat dort noch herrscht, dass das eine wilde Frauenausbeutung bedeutet hat, trotz der gemeinwirtschaftlichen Züge, die da noch sehr stark waren, aber einfach dem Überleben dienten, dass ein durch und durch patriarchalisches Reglement aller Alltagswinkel und Fasern durch so ein paar Starost-Dorfälteste und die waren wieder verflochten mit, also ein kompliziertes Gefüge kann man auch bei dem Orlando Fijes sehr gut konkret nach den neuesten Forschungen nach lesen, wie das genau aussah, lässt sich hier unmöglich darstellen. Die Bauern, vor allem die armen Bauern, das war eine Polarisierung unter den Bauern, schlugen ihre Frauen, prügelten ihre Familie, wälzten sich sozusagen im Suff. Die Frauen mussten die ganze Arbeit machen, ungefähr so mal ein bisschen holzschnittartig angedeutet. Das bedeutete auch Commune Rurale. Das war alles noch da. Das war die konkrete Form, in der diese herrliche urkommunistische oder bauernkommunistische Gemeinde leibte und lebte. Und das andere war, dass sie ständig aufwiegelbar waren oder ständig spontan Judenpogrome veranstalteten. Also das ist etwas, was unlösbar von dem Niedergang der Bauern in Russland, gerade im 19. Jahrhundert und bis ins 20. hinein, der Polarisierung der Bauern ist und was einfach dazugehört und was gleichzeitig ganz, ganz bewusst und systematisch von der russischen Autokratie, vom Zarismus geschürt und ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ich will nur auf die große Fälschung, die antisemitische Fälschung, die ja heute noch ein Longseller ist und immer weiter greift und so weiter, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, hinweisen, das war sozusagen der Kulminationspunkt, mit dem es dem Zarismus und Zar Nikolaus I., der dann gestürzt wurde von der Revolution 1917, war selbst ein Anhänger und des Antisemitismus und der finstersten Verschwörungsfantasien gegen Juden, Freimaurer und so weiter und hatte die in seiner Schublade liegen, die Protokolle der Weisen, die da gerade neu erschienen worden waren, als so eine Fälschung und rumgereicht wurden, oben und unten. Es gehörte zum guten Ton auch bei der Bourgeoisie in Russland, bei den Liberalen vor dem und während des Ersten Weltkrieges antisemitisch zu sein, auf diese Protokolle zu verweisen. Und gleichzeitig an der Basis der Gesellschaft und auch nicht nur bei der Bauernschaft, sondern in der Provinz, in den kleinen Städten, auch in Industrieschwerpunkten kam es immer wieder das gehörte fast schon immer dazu, zu Randale, wie die ganzen Rebellionen, auch also wo sie spontan entstanden, was Anarchisches und wenn es gut ging, Anarchistisches hatten, diese Zusammenarbeit in der Bauerngemeinde geprobt werden konnte und gelernt worden war, des Überlebens, der Regelungen, gleichzeitig aber auch etwas anarchisch Gewaltsames umschlugen konnten und dann hieß es immer, schlagt den Juden. Wofür stand jetzt der Jude? Der Jude war. Sollte das eigentlich noch ein Gespräch werden heute Abend? Ah, ja. Oder wie hattest du dir das eigentlich vorgestellt? Dann greif mal war ein. Jetzt nur mal so eine Frage. Ne? Können wir mal kurz reingrätschen, oder seid ihr gerade, ja, wie es selbst bespaßt? Solange es keine Blutgrätsche ist. Ich irgendwie war vor 500 Jahren, ist mir zwischendrin aufgefallen, da war schon noch vor deinem Problem mit dem Antisemitismus, wie sich die Landsgemeinden 1406 aufwärts in der Schweiz, die ja auch Allmende kannten, die ja auch Eidgenossen sind, ist das ein Thema für dich? War so eine Frage, die ich mal hatte, und dann bist du aber irgendwie in eine ganz andere Richtung gedriftet. Ja, also jetzt höre ich die Frage. Ja, wolltest du vorhin gern. Das ist aber jetzt echt also schon 20 Minuten. Macht Einwürfe ja. Und ja, das habe ich nicht, tut mir leid. Da wäre jetzt eine Moderation gut gewesen, aber das ist auch nicht gesehen. Nee, das sollte nicht übergangen werden, selbstverständlich. Ich war jetzt so im Fluss, ne, um das für Russland, diese russische Hypothek. Du warst gerade eben irgendwie. Ja, gut, gut, das hängt miteinander zusammen. Ja. Warum das gerade in Russland so antisemitisch immer wieder ausschlug oder judenfeindlich? Ja? Antisemitismus ist ja nochmal was anderes, ja, mehr als bloß Judenfeindlichkeit. Das hatten wir in Deutschland. Darauf nie, kommen wir auch. Kommen. Ja, ja. Das ist in Deutschland, hat eine andere Form gehabt oder in Frankreich und du hast eigentlich überall, wo Kapitalismus entsteht. Mir kommt es darauf an, klarzumachen, diese Aufgabe, eine moderne Ökonomie, sei sie kapitalistisch, sei sie sozialistisch aufzubauen, ist immer verbunden mit einem qualvollen, schmerzhaften Abwehr vom Aufkommen von Geldwirtschaft. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und diese Durchdringung ist sozusagen ja, eine Aufhebung von. Und das hast du überall, auch in der Schweiz. Insofern gibt es da keine Aufhebung dieser Allmende oder was heißt Aufhebung dieser Unterdrückung oder Zersetzung der Allmende ohne solche antisemitischen Ausschläge. Das würde ich, wäre meine das ist deine Antwort. These. Ja. Naja, wohin du guckst. Du hast das natürlich in. Du hast es sicherlich in den verschiedensten Gesellschaften in den unterschiedlichsten Formen. Also dort, wo sich. Also du hast natürlich in den verschiedenen europäischen Gesellschaften. Also unterschiedliche Formen der Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und du hast unterschiedliche Formen und Verlaufsformen der Auflösung hin des Gemeineigentums hin zur Geldwirtschaft. Das ist natürlich etwas, was überall in den europäischen Gesellschaften früher oder später passiert. Du hast dann aber eben in den Gesellschaften sehr unterschiedliche Voraussetzungen, in denen sich dann eben sozusagen in diesen Auflösungsprozessen diese, sagen wir mal, Zerfallsprozesse der bisherigen gesellschaftlichen Formen dann unterschiedliche Projektionsflächen suchen. Und das hast du beispielsweise in Russland, das war das, was Zwie gerade noch sozusagen dann noch als Nachsatz bringen wollte, hast du das eben in einer ganz besonderen Form, wo dann sozusagen die der sozusagen dies, diese Zerfalls, also na, du hast zum Beispiel, die Bauern werden in den 1860er Jahren aus der Leibeigenschaft entbunden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Adel und Teile des aufkommenden Bürgertums irgendwie sich größere Teile des Landes unter den Nagel reißen wollen. Gleichzeitig müssen sozusagen die staatlichen Abgaben nicht mehr in Naturalform, sondern in Geld abgeliefert werden. Die Leute verschulden sich, diese sozusagen Obstchinas müssen sich verschulden für Einzelne. Ne? Und darin sozusagen hast du dann eine Bewegung in verschiedenen Teilen irgendwie dieser an dem Prozess beteiligten gesellschaftlichen Klassen, die sozusagen die Auswirkungen des Ganzen dann sozusagen in antisemitischen Affekten, den Antisemitismus hat es dort auch schon vorher gegeben, in unterschiedlichen Formen des antisemitischer Affekte dann sozusagen abbiegen lassen. So. Da würde ich einfach sagen, man kann das für Russland auf eine bestimmte Art beschreiben, was dann auch weitergeht nach dem Zarismus, auch in der sozusagen nach Oktober Revolutionsgesellschaft in, wie gesagt, das würde jetzt, also eigentlich wollten wir darauf hinaus, das in so Einzelstücken mal zu beschreiben, hat es aber sozusagen funktioniert in gewisser Weise anders, als es meinetwegen in der Schweiz funktioniert hat. Das war jetzt nur der Punkt. Sorry für langes Reden. Jetzt hast du die Folgen vollgetextet. Kannst du das irgendwie mal kurz in zwei Sätzen zusammenfassen? Darf ich es versuchen? Okay, okay, lässt sich ganz einfach in zwei Sätzen zusammenfassen. Du hast im Zarismus und auch im, dann im, im Bürgerkrieg nach dem Zarismus, in der Revolution und dann auch bis in den Stalinismus, in den Spätstalinismus hinein, hast du sozusagen immer wieder sozusagen antisemitische Kampagnen. Das und zwar ich aus, aber auch bei Luther. Das hast du auch bei Luther, das ist richtig. Bei den deutschen Faschisten, die sich Nazis nannten, das hatte ich bei den Anthroposophen, das habe ich im Faschismus in nicht Frankreich, Italien, die haben es erfunden. Also der Antisemitismus, oder soll ich jetzt sagen, der Antijudaismus, hat, glaube ich, irgendwie in deiner Erzählung, er ist zwar vorhanden, manche sagen auch strukturell, völlig egal, aber ich glaube, der hat mit eurer Erzählung der Revolution in Russland weniger zu tun, als ihr da rein interpretiert. So, jetzt lies mal das Buch von dem Götz Ali, bitte. Ich bin jetzt kein Freund von Götz Ali jetzt persönlich, aber das ist eine Zusammenschau Europa gegen die Juden. Da ist nämlich zum ersten Mal dieser in Frankreich, in ganz Europa, seit den Tiefen dieser Modernisierung, 18. Jahrhundert spätestens, einfach eine Zusammenschau gemacht, alles dessen, was die Forschung heute, und er ist ein ganz tüchtiger Forscher dessen, über diesen mörderischen Kampf als Pogrome, als Staatsvernichtungsaktionen und so weiter hat. Deswegen ist es vollkommen, darf ich gerade mal den Satz zu Ende führen, deswegen ist es vollkommen gegenstandslos, jetzt zu vergleichen und gegeneinander auszuspielen. Dort gab es welchen, dort gab es keinen. Es geht immer um die Geldwirtschaft, die durchgesetzt wird, eben als kapitalistische Geldwirtschaft. Und wir sehen überall, dass in den Ländern, wo das geschah, auch in Russland, und wir wollen hier lediglich darstellen, wie das in Russland in besonderer Weise und auch in besonders grausamer Weise geschah, eben in dieser Pogrom-Institution sozusagen, ja, hängt damit zusammen. Und dem muss nachgespürt werden, wo sind die Ursachen, weil diese Ursachen, und das ist eigentlich die Hauptthese, worauf wir heraus wollen mit der Darstellung, die waren die, wo jedes Mal, wenn Revolution der verschiedenen Klassen, als permanente Revolution, ja, einen Fortschritt machte und nicht weiterkam, schlug das jedes Mal von unten und oder von oben, links und rechts, auch bei den Bolschewiki dann, ja, in Judenhass, Antisemitismus um. Ja. Das heißt, sie haben es nicht geschafft, diese Aufgaben, die sie sich selbst gestellt hatten, mit der Geldwirtschaft, mit dem Kapitalismus fertig zu werden, auch wirklich zu bewältigen. Sie haben es im Kopf nicht geschafft, sondern es hieß, schlag den Juden, der Jude ist schuld, die Juden sind schuld, da muss man genau gucken, wen meinten sie denn da. Und das waren ganz verheerende Prozesse, die es eben nur, eine Oktoberrevolution hat es nur in Russland gegeben, in keinem anderen Land. Deswegen versuchen wir jetzt zu gucken, wie hing das damit zusammen, dass es eine gehemmte und gleichzeitig auch ausbruchsmäßig besonders anarchische und auch ausbruchsmäßig besonders jakobinische, besonders terroristisch, staatlich zentrierte, eben diese bolschewikische und stalinistische Revolution war. Wie hing das mit dem Juden, mit der Judenfrage, wie es so schön heißt, zusammen? Ja, in Russland, nicht jetzt in der Schweiz, oder das gehört auch dazu. Und das ist das Gute, da kann ich nur drauf jetzt verweisen, sich das mal reinzutun, dann weiß man überhaupt von den Fakten her, was in den verschiedenen Regionen und Ländern Europas in der Beziehung los war. Und dann wird einem erstmal schlecht in Bezug auch auf die russische Revolution. Und dann kann man sehen, wo waren denn die Fortschritte, wo das überwunden war, gerade in Russland, von Seiten der Revolution. Darauf kommt es uns an. Und wir wollen jetzt lediglich, deswegen, wir haben das selbst auch noch nicht klar, weil es ein sehr praktisch noch kaum erforschtes Gebiet ist, gerade in Bezug auf die russische Revolution, wollten wir jetzt mal versuchen, das hochzuholen, zu rekonstruieren, wie die Revolution von Seite der Unterdrückung der Frau und Aufhebung des Patriarchats aussah in ihren Stationen bis zum Ende des sozialistischen Systems, bis in den Putinismus hinein, und wie sah die, diese Verflechtung mit dieser Judenfeindschaft, den Judenpogromen und allem Möglichen noch, bis in die Shoah hinein, die ja auf russischem Territorium stattfand, auch weitestgehend, 3 Millionen ja, Juden dort der Vernichtung ausgeliefert von Deutschland, ja, und eine gewisse Kollaboration Stalins und so weiter, auch damit einhergehend von Anfang bis Ende. Wie sah das aus und wie hat es die Revolution gebrochen, durchkreuzt, verhindert, in etwas verfälscht? Und wie hängt das mit diesen Bildern zusammen? Der Jude, das ist Spektakelkritik. Dazu haben wir gewisse Thesen und die lassen sich nicht so einfach aus der Tasche ziehen als fertige Thesen. Die wollten wir zusammenarbeiten. Deswegen bin ich dankbar für deine Unterbrechung, aber wir würden es gerne noch versuchen zu skizzieren. Diese besondere Annäherung an die russische Revolution in ihren Stationen, das haben wir ja noch gar nicht entwickelt, das wollten wir jetzt zusammentun. Also du hast jetzt auch einen Einwurf zu der ich glaube, man müsste es auch ein bisschen differenzieren. Also ich hatte den Eindruck, dass deine erste Frage quasi war, ob man so eine Schweizer Tradition, die ja aus dem Spätmittelalter, Renaissancezeit oder so kommt, als Bezugspunkt, ob man das kurz schließen kann als einen Bezugspunkt zu diesem Mir-Phänomen in Russland. So, und dann kam diese Antisemitismus-Geschichte und dann wurde das so verflochten. Und ich glaube, ich hatte so das Gefühl, da komme ich so zwei Dinge zusammen, ja, so nach dem Motto, kann man sich positiv auf sowas wie in der Schweiz beziehen, dann andererseits ist das alles jetzt zum Antisemitismus verdammt und ich glaube aber das Interesse, was ja eurer Diskussion zugrunde liegt, ist im Prinzip die wirkliche Bewegung, die wirkliche gesellschaftliche, soziale Bewegung zu untersuchen und die verschiedenen Faktoren, die sowas wie Emanzipation hervorbringen und befördern auch, ja, wie ein Vehikel durch die Geschichte auch ein Stück weit. Und sich darin verändern. Und das heißt, eine Bewegung, die bisher verherrlicht wurde und einseitig beleuchtet wurde als eine rein eben proletarische, das heißt auch fabrikarbeiterbezogene Bewegung, die auf der anderen Seite eventuell reaktionär verklärt oder jedenfalls nicht richtig verstanden wurde in dieser Bauernkommune. Ja? Und der typische situationistische Ansatz ist ja im Prinzip, dass man keinen Unterschied macht, jetzt zunächst mal sagt, irgendwie, es ist Handarbeit, Kopfarbeit, es ist Fabrikarbeit oder landwirtschaftliche Arbeit, sondern zunächst mal, es geht um Entfremdung und es geht um ihre Entfremdung, Fremdbestimmung, kapitalförmige Gesellschaftsbildung und wie die zusammenhängen, die unterschiedlichen Strömungen. Und ich hatte den Eindruck, ihr sucht in erster Linie nach dieser Frage, warum reicht es nicht aus, sich auf sowas wie den bäuerlichen Mir zu beziehen, einfach positiv. Ja? Und dem einfach nur vorzuwerfen, Bauern sind halt dumm. Ja? Das gibt es bei Trotzki-Texten über spanische Bürgerkrieg und so weiter. Ja? Bauernrevolution, die sind hinterm Mond, die sind katholisch aufgewachsen, die sind patriarchal, die sind reaktionär und damit ist das für uns nicht interessant. Das ist so sozusagen Rückschritt per se. Und die situationistische Sichtweise auf solche Prozesse ist ja immer eher auf die Auseinandersetzung und auf die wirklichen Interessen bezogen. Ja? Welche Interessen, auch Berechtigte und Bedürfnisse, prallen aufeinander. Und die zu untersuchen, ohne jetzt eine moralische Wertung von Menschen, wie sie angeblich sind. Ja? Also der edle Proletarier, der ein Gemeinschaftsinteresse hat gegen den sozusagen verjudeten Kapitalisten, der nur dem Individualismus frönt, ja, wie es dann bei den Nazis zugespitzt wurde. Und ich hatte das Gefühl, ihr seid quasi mittendrin in dieser Untersuchung. Was können wir als andere Position auch zum Beispiel zu sowas wie dieser Frage Mir einerseits, Arbeiter- und Soldatenräte andererseits, wie können wir das einordnen? Kann man das fortschrittlich nach vorne auflösen. Ja? Also, dass man sich nicht nostalgisch auf was bezieht und sagt, die Allmende war was Tolles, die nehmen wir uns als Vorbild oder so. Oder im Gegenteil sagen, Allmende, das ist Bauernscheiß und was für Hippies. Sondern dass man halt versucht, was sind da für Prozesse, die da passieren. Und da gehört da der Antisemitismus und das Patriarchat mit rein. Ja. Nochmal kurz das Wort zu ergreifen. Ja, also, vielleicht Ihnen noch erstmal. Dann lass mich einfach kurz sagen, die Schweiz ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, weil die Landsgemeinden 1406 ging es los, Wenn man überlegt, wenn das Frauenwahlrecht in der Schweiz eingeführt war, das war, glaube ich, 1978 im letzten Kanton. Mit anderen Worten, diese Probleme gab es da ja auch. Und es gab auch Antisemitismus in der Schweiz. Also es wurden genug Juden, die irgendwie eigentlich schon im gelobten Land waren, einfach an der Grenze nicht reingelassen. So, und das sind dann Dinge, der Kampf und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und der Antisemitismus sind Dinge, die sehe ich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht breiter, das ist der falsche Begriff, aber ich sehe, dass der Antisemitismus in Europa ganz tiefe Wurzeln hat. Komischerweise irgendwie sind sich da wieder alle einig. Genauso wie, wie das Patriarchat irgendwie ganz lange fröhliche Urstände gefeiert hat. Und feiert. Und immer noch feiert, da hast du recht, Wolfgang. Und da möchte ich ein bisschen euch bitten, da eine Trendschärfe auch zu haben, weil sogar von Bakunin, mir wurde mal vom Marxisten vorgeworfen, Bakunin wäre ein Antisemit, und dann hat er da 3-4 Bakunin-Zitate irgendwie hingeprügelt. Die konnte ich da irgendwie nicht nachprüfen, ob die wirklich Bakunin-Zitate waren, aber irgendwie. Wieso? Ja, natürlich, klar. Ne? Und irgendwie, um es zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen ja nicht, wir können nicht darstellen, was wir. Es hört sich für mich gerade eben so an, als ob er da irgendwie eine Kausalität konstruieren wollte. Und die sehe ich halt nicht. Ja. Okay, aber die beiden waren gerade dabei, was zu entwickeln. Und ich wäre neugierig, wo sie rauskommen. Da wollte ich, glaube ich, schon mehr. Ich wollte aber Sanders anmalen. Ich bin eigentlich hergekommen, weil ich dachte, wir reden über die heutige permanente Revolution, wie du immer sagst, also das wäre jetzt der nächste Schritt. Wenn wir jetzt unternehmen müssen, ja, sozialistische Revolution, und was machen wir denn da, wenn das erfolgreich ist? Wie bauen wir denn das Land auf? Das dachte ich, wird hier diskutiert. Aber ihr habt am Anfang auch die Frage aufgeworfen, wie ist es nochmal, was ist bei der Oktoberrevolution schiefgelaufen? Ihr habt es gar nicht beantwortet, ihr habt es einfach verredet. Du hast dann gesagt, da waren 30 Millionen Tote und Stalin, aber das hatte mal die Revolution mit dem danach mal wenig zu tun. Wenn wir mal einfach unterscheiden. Dann hast du lange angefangen zu zitieren bei Marx mit der Diktatur des Proletariats, fand ich sehr gut. Nur unter Fragen, was heißt heute künftig Diktatur des Proletariats? Wie sieht es aus? Und das sind nur die spannenden Fragen. Und ihr macht irgendwie vor 100 Jahren, und nochmal, wichtig, aber was heißt denn das für heute? Die Bauernfrage ist heute, stellt sich heute anders als damals. Aber auch das Proletariat ist heute anders aufgestellt wie damals. Ja? Hat andere Formen angenommen. Und von daher muss man die Fragen jetzt neu diskutieren und nicht so, was vor 100 Jahren war, ist so schön, dass das eine Rolle spielt. Also von daher, was mich enttäuscht hat, ich bin ja unter der Adenauer-Reaktion aufgewachsen. Und unter der Adenauer-Reaktion, der war streng antikommunistisch. Aber der Antikommunismus, der war, mein Lehrer, der hat noch von 30.000 bis 40.000 Tote unter Stalin geredet, du redest von 30 Millionen Tote. Also da ist der Adenauer-Reaktion noch wirklich klein gewesen. Und man traut sich eigentlich gar nicht mehr über die Sowjetunion zu reden und über, was war denn unter Stalin genau? Welcher Klassenkampf hat in der Stadt gefunden? Also ich habe gedacht, uiuiui, wenn ich da anfange. Also das kommt mir vor wie bei mir damals in der Schule. Da hast du auch gleich einen Film verkauft, wenn du da das Bild aufgemacht hast. Da können wir ja gleich ein Brainstorming machen, ja, wie, bitte. Wenn wir jetzt schon dabei sind, was ihr davon hattet, von der bisherigen Darstellung. Genau die Fragen, sage ich nur schnell, die Fragen, die jetzt aufgeworfen worden sind, die versuchen wir gerade zu ordnen, weil wir mal von einer bisher überhaupt noch nicht angelegten Sicht her genau diese Fragen, die bis zu heute, bis zu Putin führen, ja, mit diesem putinistischen Russland, was eine ganz aktuelle Sache auch bis an Krieg heran ist, und die Frage, was ist jetzt aus dieser sozialistischen Perspektive überhaupt geworden in diesen Zuständen, da genau wollen wir doch hin mit dieser Darstellung. Oder nur wollen wir das entlang diesen zwei bisher ausgeblendeten, diesen blinden Flecken machen. Und das haben wir gerade erstmal gesagt, das ist nicht einfach. Deswegen lasst uns doch bitte das darlegen. Es geht ums Geld, es geht um die Fantasien, die mit Geld, Kapital, Kredit, Finanz und so weiter verbunden sind. Und wenn die nicht in den Köpfen und in den Vorstellungen bewusst werden und aufgelöst werden, ja, dann läuft es schief. Dann kommt es immer wieder zu solchen Blockierungen und Ablenkungen, dass Revolution und revolutionäre Versuche in Konterrevolutionäre umschlagen. Und das Allerkonterrevolutionärste, was es überhaupt bisher in der Geschichte gab, ist bekanntlich das, was aus Judenhass und Antisemitismus herausgekommen ist und auch herauskommt. Da brauche ich jetzt nicht aktuelle Beispiele zu nehmen. Beziehungsweise, so, vielleicht wäre es an der Bilderfrage auch nochmal schärfer zu fassen, wenn du sagst, ja, lass uns doch über heute reden. Wir reden hier nicht einfach über heute. Wir reden, wenn wir über die Frage der Aufhebung, der Abschaffung von der ganzen Scheiße reden, letzten Endes immer beherrscht von bestimmten Bildervorräten, von dem, was revolutionär ist. Und das ist sehr massiv in der russischen Revolution und in der Geschichte der russischen Revolution angelegt. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass die meisten Leute einfach sagen, ach ja, lasst uns mal ein Revolutionchen machen, sondern alles, was irgendwie oder sehr viel, was dazu an Bildern irgendwie vorherrscht, und da trifft sich das mit dem, was Zwi gerade gesagt hat, ne? Also es geht darum, bestimmte Bildervorräte erstmal zu überprüfen, zu kritisieren und womöglich auch aufzulösen, um nicht sozusagen genau von der Vergangenheit, von der du da gerade redest, dann auch noch unbewusst beherrscht zu werden. Ich kann heute nicht unbefangen über die sozialistische, kommunistische oder was auch immer Revolution reden, ohne nicht irgendwie ständig erstmal sozusagen aus Bildervorräten zu schöpfen, die halt einfach in der Welt sind. Und dann muss man das grausam gründlich auch auflösen. Was beinhaltet das? Was steckt dahinter? Wie kam es zu diesen Bildern? Und insbesondere, wie kam es eigentlich dazu, dass es vielleicht, wenn es dann vielleicht doch mehr als 30.000 bis 40.000 Leute gewesen sein soll, die dein gut informierter Adenauer-Ära-Lehrer irgendwie gesehen hat, wie kam es dazu? Also warum musste, wie kippte eine Revolution in so etwas wie eine permanente, ich sage es jetzt mal so, Lüge sozusagen, die ihre eigene Konterrevolution machen müsste und es trotzdem weiterhin als Fortführung der Revolution verkaufen musste und dabei jeden, der die sozusagen und dabei sich ständig in dieser immer katastrophaler werdenden Spirale immer ihre eigenen Feinde ständig finden, reproduzieren und umbringen musste, um in dieser Dynamik weitermachen zu können, wie gesagt, vielleicht doch mehr als 30.000 und all das. Und wie kamen die Feinde der Revolution auf den Teller immer wieder? Und dann sind wir bei der Frage des Antisemitismus. Und da sind wir sogar dann sehr massiv. Also nur mal, um ganz kurz die Kurve zu bekommen, warum das scheiße relevant ist. Und es vielleicht dann ganz gut wäre, wenn wir es noch ein bisschen entfalten können. Ich würde gerne da weitermachen. Es wurde vorhin auch die Stichworte genannt, wo die Commune Rurale, wo das hing in dieser Form, in der sie da war. Sie konnten sich nicht, und da würde ich auch die genannten Namen Proudhon und Bakunin kurz reinbeziehen, weil sie sich ja vor allem Bakunin und diese Linie, die Bakunin-Linie des Kollektiv-Anarchismus, weil die sich genau auch auf diese Vorstellungen berufen hat und gesagt hat, der Bakunin-Satz, der ist zum Beispiel im Vorwort von dem Fiesel für Staatlichkeit und Anarchie zitiert von Bakunin, also da kann man schon drauf verlassen, dass es nicht irgendein Bakunin-Gegner ist, sondern Bakunin-Anhänger, der das da zitiert. Wenn, Bakunin hat gesagt und geschrieben, wenn der Staat herrscht, wenn Staat da ist, dann, wenn der Staat, ich weiß jetzt nicht wörtlich, die Herrschaft hat, dann haben die Banken die Herrschaft, und wenn die Banken die Herrschaft haben, dann haben die Juden die Herrschaft. Das ist zu seiner Zeit eine ganz normale Denkweise gewesen. Und bei Proudhon ist es bekannt, dass Proudhon sich erstens antifeministisch und zweitens auch antijüdisch geäußert hat, dass er so drauf war. Auch bei den ganzen utopischen Sozialisten, die Vorläufer von dieser Richtung waren, wie sie auch in der Pariser Kommune sehr dominiert hat, Fourier und Saint-Simon und so weiter, alle haben sie die Juden identifiziert mit dem Geld, mit dem Handel, mit dem Schacher. Auch bei Marx ist das noch zur Judenfrage, wird das in einer gewissen Selbstverständlichkeit noch gemacht. Der Jude ist, das ist der schachernde Geldmensch. Und diese Vorstellung vom Geldmenschen, mit der haben wir es zu tun. Jetzt kurz, auch gerade in der russischen Bauernwirtschaft, wo nämlich durch die sogenannte Bauernbefreiung die Bauern aus der Leibeigenschaft sich freikaufen mussten, du hast das vorhin schon gesagt, und dadurch in eine verteufelte Not und Armut gerieten, die dabei endet, dass sie immer wieder das Saatgut verkaufen mussten, um über den Winter zu kommen, und im Frühjahr an Wucherer im Dorf, und im Frühjahr mussten sie das Saatgut dann dringend natürlich haben und mussten es dann ungefähr doppelt zurückkaufen, diese arme Teufel. Sie kamen aus dieser Falle nicht heraus. Während dem gegenüber in der Polarisierung sozusagen Geldmenschen, nämlich Wucherer, die sogenannten Kulaken auf dem anderen Pol der Dorfgemeinschaft entstanden. Ja? Und die waren gut drauf insofern, die konnten nämlich diese Geldwirtschaft für ihre Behäbigkeit und ihren Reichwerden ausnutzen. Und so entstand aus der sogenannten zaristischen Bauernbefreiung und Zersetzung der Kommune Rural, die das alles noch regeln konnte mit dem Saatgut und so weiter, entstand diese kapitalistische Schere und diese Zwickmühle, ja, die dann das Wort Kulak auch hervorgebracht hat. Das heißt nämlich Faust, einer, der sich so in der Faust hält und ausquetscht und dir die Gurgel zudrückt. Und das heißt zugleich auch Blutsauger, auf Russisch, wenn man es im russischen Wörterbuch nachguckt. Ja. Das hat diese Bedeutung, der Blutsauger. Und wenn wir jetzt sehen, diese Produktionsgenossenschaften, die Marx für die Arbeiter im Westen auch empfiehlt, und die gab es ja auch, die brauchte er ja nicht zu empfehlen, die gab es ja, er hat nur gesagt, das hat eine Bedeutung, wie wir es zitiert haben, um innerhalb der kapitalistischen, entwickelten kapitalistischen Welt bereits kommunistische Formen zu demonstrieren und zu entwickeln, ja, die sich dann verbinden können, die durchbrechen können, wenn so eine allgemeine Selbstverwaltung erreicht wird von denen und von der Arbeiterklasse, dann kann das verallgemeinert werden. Und da geht es gerade um den Kredit. Nun hat Proudhon, gerade der Proudhonismus, das System, sozusagen den Kredit, den Zins, das Bankensystem, das zinstragende Kapital regelrecht verteufelt. Das haben wir bis in solche quasi proudhonistischen Theorien und Sektenbildungen wie etwa bei Silvio Gesell immer noch. Immer ist das der Zins, ist das der Kredit, sind die Banken und so weiter, die werden dämonisiert. Und das läuft immer in dieser Vorstellung, die, wie sie in solchen Sprüchen, die Leute müssen gar nicht subjektiv antisemitisch sein, wie in Sprüchen, das Geld, die Finanz, das ist das Übel, das ist Schuld an meinem Unglück, ja, undurchschaute, die kapitalistische Gesamtwirtschaft nicht durchschauende Vorstellungen vom Geldmenschen, das sind Blutsauger. Diese Blutsauger sind einmal in der russischen Geschichte die Kulaken. Jetzt kann man kurz darauf hinweisen, die Eliminierung des Kulakentums als Klasse, so nannte es Stalin, gegen 1930 bei dieser entsetzlichen Zwangskollektivierung, die wurde sozusagen im Namen der Ausrottung dieser Blutsauger des Dorfes und der Wirtschaft ins Werk gesetzt, wobei dann nicht nur diese wirklichen Wucherer und diese ganzen Elemente und so weiter deportiert und umgebracht und so weiter wurden, nicht zuletzt ließ man sich auch mit verhungern, etwa bei diesem fast schon Hungergenozid gegen die Ukraine Anfang der 30er Jahre, ne? Das war der Sinn, die Kulaken zu eliminieren, zu liquidieren. Gleichzeitig hat man aber auch Leute, so wie Lenin das schon eingeführt hatte, zu Kulaken, zu Kapitalisten auf dem Land erklärt, die vielleicht gerade eine Kuh hatten. Das waren gar nicht solche Wucherer. Die wurden dann mit dazugeschlagen. Und so nahm das wirklich ungeheure eliminatorische Züge an. Und immer ging es gegen den Blutsauger. In derselben Zeit hat Stalin, der sich gerade des trotzkischen Weges, auf Trotzki wird als Beispiel, das war der Jude an der Spitze der Bolschewiki in der Vorstellung der Leute. Und er war ja auch jüdisch, hat aber sein Jüdischsein verleugnet. Ja? Gleichzeitig war er als Jude, als der Jude der Revolution, als der Kommunist, als der Bolschewik sichtbar. Das ist doch auch so ein Jude, der im Panzerzug herumfährt und der umgeben ist von Sinofjew, von lauter Juden, von Radek und so weiter. Dieses Klischee, das ist weltweit verbunden mit Kommunismus bis heute. Ja? Und das heißt, es wurde im Namen auch der Unterdrückung des Antisemitismus, Unterdrückung der Pogrome, dass der Antisemitismus verboten war in der Sowjetunion, wurde Antisemitismus praktiziert. in der Form, dass Trotzki ausgeschaltet wurde als Jude, dass Stalin Anspielungen machte auf jüdische Namen, das wurde nicht offen gemacht. Dass es Pogrome im Bürgerkrieg seitens der Roten Armee auch gab, nicht so viele, aber auch in der guten ukrainischen Tradition, das bis in die Machno-Bewegung hinein. Machno hat bei der Machno-Bewegung, ich muss jetzt vorgreifen, um zu zeigen, warum das so eminent wichtig ist, auf dieses Antisemitismus-Phänomen einzugehen. Machno, der diese großartige Bauernbewegung geleitet hat, hat ein Manifest gegen den Antisemitismus gemacht, weil er es damit zu tun hatte. Das war einfach da, das schlug ständig um. Und das ist die Vorstellung vom Geldmenschen als Finanz, als Verschwörer, der hinter dem Zaren steckt oder der hinter der Staatsmacht der Bolschewiki steckt. Und unten ist es der reiche Geldmensch, der Händler. Und ich hätte hier ein Zitat, was zeigt, dass im Kriegskommunismus, ich muss jetzt leider diese Sprünge machen, das wollen wir alles entwickeln, um die Etappen der russischen Revolution ab 1917 entlang dieser Dimension, die bisher unsichtbar immer blieb, darzustellen, ja, muss ich jetzt diese Sprünge machen, um dich zu überzeugen, dass das immer eine wahnsinnig zerstörerische Kraft hatte gegen die revolutionären Ansätze und Anläufe. Auf allen Seiten, ja, muss ich das zeigen. Dass die ganze Händlerklasse, noch fertig, dass im Kriegskommunismus diese ganzen Zwischenhändler, die kleinen, die armen Juden und so weiter, regelrecht ausgerottet werden mussten von den Bolschewiki, weil die anders dieses Überleben des Sowjetregimes nicht sichern konnten. So viel vielleicht. Ich habe kein inhaltliches Verband, aber ich muss sagen, ich fände es schön, wenn du den Vortrag nicht auf ihn ausrichtest. Ja. Andererseits muss ich sagen, genau. Seitdem du das so machst, kommt ihr wesentlich schneller in den Vortrag voran und man kann ihm besser folgen. Also vielleicht gleiche Geschwindigkeit, aber nicht auf ihn ausgerichtet. Das wäre super. Mehr wollte ich nicht. Okay. Ja, von mir noch ein guter Freund von mir, der Serge Pankratz. Kennst du ihn auch, ist Machno-Anhänger, ist Ukrainer und kann sich noch an die Hungerwinter erinnern. Also ich bin oft bei dir, aber ich würde jetzt mal vorschlagen, wie der Leib auch gesagt hat, jetzt macht ihr euer Ding einfach mal weiter. Ja, weil diskutieren können wir nachher. Ja, das. Ich bin dankbar für diese Anregung und da sind wir ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber ich glaube, jetzt kann man das fortsetzen. Ne? Jetzt wird verstanden, was wir eigentlich versuchen hier. Ich glaube, es ist jetzt eher sogar eher wie lange geht das bei euch noch? Oh. Zwischen 11 oder 12? Also, was ich noch zu sagen hätte, dauert noch ein Zigarettenfabrikchen, wenn du es so fragst. Also, Anfang hat er gesagt, eine Dreiviertelstunde. Ja, also, da haben wir uns ja fast dran gehalten, ne, mit dem Vorlesen. Fast, ne? Antiakademisches Viertelchen. Okay, aber im Grunde genommen, wir würden es tatsächlich eigentlich ganz gerne kurz einmal entwickeln, weil es ist tatsächlich mit dem, worüber wir hier eigentlich reden wollen, nämlich also sozusagen die Herrschaft der Bilder, die nicht einfach nur frei zirkulierende Bilder sind, sondern die etwas mit realen gesellschaftlichen Verhältnissen, Klassenkonflikten zu haben und inwiefern diese eben genau in so einem gewaltigen, großen Anlauf sozusagen auch mit diesen abwirken, beziehungsweise sich darin auch immer wieder transformieren. Das ist eigentlich der Punkt, den wir heute Abend entwickeln wollten. Aber welche Bilder meinst du immer, wenn du redest von der Oktoberrevolution? Meinst du den Sturm aufs Winterpalais? Dass wir jetzt im Kopf haben und meinen würden, wir müssen jetzt in Berlin den Sturm auf das Merkel-Palais machen, oder was meinst du denn? Ich rede von den, wenn du so möchtest, ganz kurz ja. So, ich rede von den Selbstbildern, von den Leuten, die eigentlich hier seit Generationen, seit dem Roten Oktober, die Verhältnisse hier überwinden wollen. Im Grunde genommen rede ich davon. Ich rede sozusagen von allen möglichen Leuten, die, ob sie jetzt Kapital lesen oder in der Comic-Gruppe, in dem ML-Schuppen, in der linkskommunistischen Gruppe, in dem Anarchoiden, Klüngel und so weiter sind, sie kommen letzten Endes nicht an den Bildern vorbei, wo sozusagen, von Generation zu Generation, also damit, das ist nicht alles an Bildern, was ich meine, aber ich will es mal kurz so beantworten, sie kommen nicht an diesen, an der Herausbildung von Selbstbildern vorbei, die ganz eng damit verbunden sind, wie eine Revolution sozusagen sich selber abgewürgt hat, unter bestimmten Bedingungen zur Konterrevolution übergegangen ist und sozusagen und jeder, der diese Wahrheit auszusprechen oder zu denken wagte, eigentlich schon mehr oder weniger tot war. Wir haben es also mit einer hochgradig, wie ich glaube, sehr widersprüchlichen Subjektivität zu tun, auch in der Selbstwahrnehmung, dem Scheitern, dem Nicht-Können, dem aber letzten Endes immer auf irgendwas wie Revo setzen und dann doch wieder diese Bildervorräte hervorzugraben aus der Vergangenheit, die beherrschen einen. So, die beherrschen einen in dem eigenen, ich sag's jetzt mal so, Revolutionärsein. Und diese, die muss man angehen, die muss man auflösen, nicht damit man hinterher nicht mehr revolutionär ist und hier brav mitmachen kann, sondern dass man nicht ständig eigentlich von diesen unaufgearbeiteten Dämonen beherrscht wird. Darum geht es eigentlich als eine Antwort, welche Bildervorräte ich meine. Kannst du damit ein bisschen was anfangen? Bist du eigentlich für die Revolution oder gegen? Kannst du mich das nach der Erschießung fragen? Was glaubst du denn? Was meinst du, warum ich so einen Scheiß hier mache, verfickt? Das Bild mit dem... Bis jetzt hast du das nur schlecht darüber gesprochen. Ja, weil ich ein guter Marxist bin, Bruder. Nein, das war ein Scherz, ich bin kein Marxist. Aber hey, lass uns einfach mal euren Vortrag ja, in zwei gut. Dialog. Vielleicht kannst du ja, dann auch okay. Verstehen, wie das... ich setze an dem Bild von dem Sturm aufs Winterpalais an, das ist ein gefaktes Bild, also insofern, wenn man meint, das sei ein Foto von diesem Sturm, das ist 10 Jahre danach, in dem Film vom Eisenstein, Oktober, ist das gemacht worden, das wird immer benutzt und dann so stoßtruppartig ne, auf das Winterpalais zuschauen. In Wirklichkeit, wenn man das, dieses Bild auseinandernimmt, dann hat es zwei Seiten. Einmal an die Wirklichkeit sah ziemlich murksig aus von diesem sauberen Coup, dem Staatsstreich. Das gibt es ja Bibliotheken von Forschung, was weiß genau, da gibt es eine Chronologie, wo jede Stunde dieses Oktober, dieses November-Coups, dieses Oktober-Umsturzes protokolliert wird und so weiter. Gab es schon vor 30 Jahren so eine Chronologie, also das ist akribisch erforscht. Das sah so aus, dass das vorne und hinten nicht geklappt hat, dass es kurz vor dem Rätekongress der Sowjets sollte dieser Coup stattfinden, damit Lenin und die Bolschewiki sagen konnten, so, wir haben mal für euch jetzt, weil es günstig war in der Situation, die ganze Staatsmacht erobert, jetzt könnt ihr alle Macht den Sowjets ausüben. Ihr müsst euch zum Jagen tragen, ihr wollt das nicht so recht, aber jetzt haben wir die Mehrheit in eurem Sowjet, jetzt bestimmen wir endlich alle Macht den Sowjets, hier ist die Staatsmacht. Aber die wurde nicht pünktlich erobert, dieser Coup hat nicht pünktlich stattgefunden, sondern wurde bei dem Sturm aufs Winterpalais, haben sich nach den neuesten Ergebnissen von dem Montefiore zum Beispiel, habe ich das gelesen, mindestens 2 Kontingente im Weinkeller des Palais erstmal festgesoffen bei diesen wunderbaren Weinbeständen und mussten so, da schickt der Herr den Jockel aus, mussten ja wieder zurück, mussten aufgesucht werden, haben sich wieder festgesoffen. Derjenige, der auf der Festung gegenüber dem taurischen Palais und so weiter, da eine Fahne aufpflanzen sollten, rot, als Zeichen, dass der Rohrer-Kreuzer dann mal seinen Böller abgeben sollte. Das gelang nicht, weil der in den Schlammgraben fiel und keinen roten Fetzen fand. Und solcher Murks, der übliche Murks. Und dann hatte der Sowjetkongress schon längst begonnen, als sie dann schließlich auf dem silbernen Tablett sagen konnten, so, wir haben das jetzt nun erobert für euch. Das ist, wenn man näher hinguckt, da löst sich dieser grandiose, saubere militärische Angriff, dieses Bild aus dem Film Still löst sich in irgendeinen Murks auf. Aber das ist sozusagen die positive Wahrheit darüber. Aber das Bild selbst bleibt bestehen und ist wirkmächtig bis heute. Nämlich, man kann die zentrale Staatsmacht erobern und dann ist das die Revolution. Das ist die Oktoberrevolution. Und das ist eine vollkommen verkehrte Vorstellung. Gemessen an der sozialen Wirklichkeit. Die wirkliche Revolution, das haben wir versucht aufzustellen als These, die wirkliche Revolution war eine endlos permanente Anstrengung, diese Aufgaben, bürgerliche Aufgaben, Demokratieaufgaben, proletarische, kommunistische Aufgaben zu lösen. Und die Grundlage, die lösen zu können, war die Commune Rurale und waren die Arbeiterkontrolle, die Sowjets und diese ganzen Organe, die sich die Massen, um das Wort zu bemühen, geschaffen hatten. Das war die wirkliche Revolution. Die ging nicht in das Briefmarkenformat vom Sturm irgendeiner größenwahnsinnigen Sekte, um es mal so zu sagen, der Bolschewiki auf das Winterpalais. Sondern das muss Dieses Bild muss einfach aufgelöst werden, der Sturm auf das Winterpalais. Aber es muss aufgelöst werden, nicht in seine positiven Fliegenbeine, die man da zählt, wie es wirklich war. Das ist auch wichtig und interessant. Sondern dieser Mythos, der in diesem Bild konzentriert, immer wieder auf jedes T-Shirt und so weiter passt, der muss zerstört werden. Man könnte die Staatsmacht erobern, die Kommandohöhen besetzen, was man natürlich kann und was die Bolschewiki konnten. Ja? Und dann hätte man die sozialistische Revolution schon sozusagen im Sack. Und dann bräuchte man nur noch sich durchzusetzen und ein Blutmeer über 70 Jahre, ja, was dann rausgekommen ist, wissen wir. Und bei dem Putinismus kommen genau dieselben Mythen jetzt in antikommunistischer, in neozaristischer Form wieder durch. Die will ich jetzt nicht aufzählen, das wollen wir am Schluss als Abrundung tun. Ja? Und immer geht es, wenn ich jetzt bei Putin ansetze, Putins Kampf ist gegen die Jewish Lobby und gegen die Gay Lobby, also bei diesen Geschlechterverhältnissen, ne? Richtige Männer, richtige Frauen müssen da sein. Und das sind die russischen Werte und das muss sozusagen als Ruski Mir, als russische Welt, überall, wo russischsprachige Gruppen sind, muss das ausgebreitet werden. Das alte zaristische Konzept. Und das ist praktisch die unwandelbare Politik Russlands, wie das schon im 19. Jahrhundert von den Zaren genannt wurde, die ist nicht totzukriegen sozusagen. Deswegen muss man an diesen Bildern ansetzen, die das bei den Massen und bei den einfachen Menschen, die sogar die Revolution machen und die sie wollen, immer wieder durchschlägt, sogar bei den Roten. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, wie funktioniert das, damit man es vermeiden kann, jetzt, hier, morgen, dass wir nicht immer wieder in diese Falle tappen aufgrund unserer Bilderwelten. Also es geht nicht darum, die Bilder von Stalin und die Bilder von Lenin und so weiter allein zu dechiffrieren, sondern die sind nur die Spitze von dem Eisberg. Der Eisberg selbst ist dieses Unbewusste unserer Wünsche, unserer Ängste, unserer Bedürfnisse, die verdrängt sind und die in dieser pseudo-revolutionären, pseudo-kommunistischen Form dann konterrevolutionär durchschlagen. Und dann bilden wir uns noch ein, das war der Kommunismus. Um diese Frage geht es, wenn wir das aufdröseln entlang, was war die Judenheit in der Sowjetunion? Die hatten eben einen gewaltigen Aufstieg, einen gewaltigen Emanzipationsschub, während sie gleichzeitig unsichtbar und unterdrückt gemacht wurde. Von beiden Seiten, auch von der roten Seite und von der stalinischen Seite. Stalin hat am Ende seines Lebens, und es ist nur deswegen nicht dazu gekommen, das weiß die Forschung heute, deswegen muss man diese bürgerlichen Schwatten auch genau lesen in Features und so weiter, weil die das aus den Archiven holen, die Gott sei Dank nach dem Zusammenbruch dieses Horrorsystems mal eine Zeit lang geöffnet wurden. Ja? Da ist deutlich, dass wir wissen heute, dass Stalin kurz vor seinem Tode eine Judenverfolgung geplant hat. Der wollte sozusagen Hitler ablösen, eine Endlösung machen, nicht erst durch Gaskammern, sondern durch Deportation in irgendwelche sibirischen Sümpfe, wo sie dann zugrunde gehen konnten. Das ist nur durch den Tod Stalins nicht zu diesem ausgearbeiteten Plan gekommen. Bitteschön. Natürlich hieß das nicht die Juden, das hieß die Kosmopoliten und so weiter und die Zionisten. So, und also nur dazu, wie zäh sich das durchzieht, durch die russische und die Sowjetgeschichte. Da muss man mal... Bitte. Dieser Plan wurde in Teilen schon umgesetzt. Teilweise schon umgesetzt, ja. Also, ne? Da könnten wir Sachen hier, die wir aufzählen können. Ich bin ein bisschen erschreckt, weil wir, glaube ich, also ich zumindest, gerade eben hier zwei Themen dann verquickt finde, wo es keinen Kausalitätszusammenhang gibt. Den Antisemitismus gibt es in Europa schon sehr lange. Jetzt kommt die Leier wieder. Ja, bitte. Aber diesen Zusammenhang rauszuholen, ist die Aufgabe. Ja, es ist keine Kausalitätskette, Stalin und Antisemitismus. Deswegen haben wir irgendwie eine Diktatur des Proletariats. Marx hat antisemitische Äußerungen gebracht. Bakunin genauso, Proudhon sehr gerne. Ja? Warum? Woher kam das? Warum trennen? Um einfach Trennschärfer irgendwie gute Argumente für Anarchismus, für Community, für Kommunal, mit C, ne? Gut, ich hätte eine einschlagende Antwort, haben wir uns dazu überlegt, für diese guten Argumente. Der Antisemitismus, der von den Konterrevolutionären genauso wie von den Revolutionären immer gern billig genommen wurde, das ist Spektakel, dabei rauszuhalten, die guten Argumente für eine anarchistische Revolution herauszuarbeiten. Darf ich gerade ganz kurz nur als Antwort, um auch weiterzumachen, bevor ich wieder ranlasse. Der junge Mann bekommt schon einen ganz blauen Arm. Ja, nur, wir sind, das wirkt aber jetzt erstmal genau wie vorhin von dir, die Entfremdung genannt wurde als Stichwort, um das zu erklären, von der Entfremdung aus. Aber tiefergehend ist diese Entfremdung auch nur ein Symptom von dem, was wir das Problem der Vermittlung nennen. Also das ist ein uralte von Hegel her, Bakunin waren ja auch Hegelianer und so weiter, also hoffentlich wird es akzeptiert, wenn ich sage, das Problem der Vermittlung ist das Entscheidende. In einer persönlich abhängigen und in einer überschaubaren kleinen Welt wie dem Mir ist die Vermittlungsleistung, die Vermittlungsnotwendigkeit einer großen Weltgesellschaft oder einer nationalen Produktion auf industriellem Maßstab nicht sichtbar. Die Vermittlung geschieht dann durch das Geld und die macht diese kleine überschaubare Gemeinschaft kaputt. Und deswegen wird das Geld gehasst. Das Geld gilt als, auch bei den Situationisten übrigens, ist eine ganz krude und platte Auffassung, die Ware ist das Böse, das Geld, das ist das Dämonische, das macht alles kaputt. Der Gebrauchswert wird durch den Tauschwert, das Qualität wird durch Quantität kaputt gemacht. Das ist keine Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe, schon allein von Marx, wie der die begonnen hat. Sondern hier wird die Vermittlung sozusagen diskriminiert und ausgeschaltet. Und es soll unvermittelt geherrscht oder Herrschaft abgeschafft werden und es soll unvermittelt ohne ein solches Drittes, ohne Geld, ohne Zins, ohne Ware oder nur mit Geld, ohne Zins und kleine Tauschwarenkreisläufe und so weiter, aber ohne Banken und so weiter. Diese Vorstellungen sind im Kern antisemitisch, weil sie den Geldmenschen projizieren, der das zerstört, kaputt macht, verhindert, zersetzt. Das ist der Urgrund. Und deswegen ist in der Kommune Rural und bei denen, die von Kredit abhängig sind, gut, das ist unsere These. Von der ausgehend können wir Entfremdung und die Fragen, die du aufwirfst, materialistisch und in der Geschichte, wie sie sich entwickelt haben, einigermaßen erklären, als Vorstellungen, die die Menschen haben, die den wirklichen Zusammenhang von dem Kreislauf des Kapitals, Kreditwirtschaft und so weiter, dass der zum Kapitalismus dazugehört, dass es Geld ohne Zins letzten Endes in der Wirklichkeit im Kapitalismus nicht geben kann, ja? Dass man das alles auf einmal als ein System, als eine Produktionsweise abschaffen muss und wie man das abschaffen kann, um eine herrschaftsfreie Gesellschaft hinzukriegen. Wenn das nicht begriffen wird, dann ist die Grundfrage des Antisemitismus, das habe ich jetzt nicht formuliert, haben andere wie Forscher gesagt, die Grundfrage des Antisemitismus, gerade in Russland, ist, wer ist schuld? Das ist die Grundfrage des Antisemitismus. Da muss ich nicht sagen, ich hasse die Juden und so weiter. Es ist eine diffuse Vorstellung, die du auch noch bei Lenin findest, in diesen Imperialismustheorien, ja, das Finanzkapital, die Finanzoligarchie und so weiter. Das ist eine Struktur. Das ist eine Struktur, die den schuldigen Menschen sucht, den Bourgeois, den Kulaken, den letztendlich ist die Figur des Juden. So. Okay. Jetzt der Junge mit dem blauen Arm. Ich weiß gar nicht so genau. Bevor er amputiert wird, finde ich, sollte der jetzt. Na dann. Also, um mal was zu vermitteln. Also, ich glaube, der springende Punkt, um den es hier geht, das ist ein Punkt, der ist in einem relativ guten und überschaubaren Text von Moshe Postone, einem amerikanischen Theoretiker, zusammengefasst. Der heißt, glaube ich, Antisemitismus und Kapitalismus. Und Nationalsozialismus. Und Antisemitismus und Nationalsozialismus. Da versucht er im Prinzip genau den Schnitt zu machen, den theoretischen, gegenüber dieser Tradition des Antijudaismus in Europa und dem modernen Antisemitismus. Und da geht es tatsächlich vor allem auch um Bilder, um das Verschieben von einer Entfremdungserfahrung, von einer Entfremdungserfahrung, die funktioniert darüber, dass in einem globalen, abstrakten Markt sich menschliche Beziehungen nicht mehr als direkte menschliche Beziehungen darstellen, ja, sondern als abstrakte Geldbeziehungen. Ja. Adam Smith hat positiv von der unsichtbaren Hand des Marktes gesprochen und der Antisemit sagt sozusagen, das Geld beherrscht uns. Aber worauf Moshe Postone dann raus will, Moment, ja. ist eben genau die Flucht sozusagen vor der Komplexität der modernen Ware- und Geldbeziehungen rein in so eine personale Vorstellung vom Reichen, vom Pfeffersack, vom Besitzer, vom Geldmenschen. Und das ist was jetzt in der Globalisierung, Antiglobalisierungsbewegung immer wieder reinkommt und was eine extreme Verkürzung bedeutet. Und was ein wirkliches Hindernis bedeutet, zu einer Analyse der wirklichen Austausch- und Machtbeziehungen in der Gesellschaft. Und die Austausch- und Machtbeziehungen sind eben nicht die, die ja in der kommunistischen Propaganda auch immer beliebt waren, so oben eine Hand, ja, und dann so Fäden, ja, und dann wird da so, werden Strippen gezogen, wir sind nur Marionetten, ja, oben die Hand, die ist dann am besten noch mit einer amerikanischen Fahne angemalt oder so. Das sind solche Bilder, die entstehen. Und diese Vorstellung von einer durch Einzelpersonen bestimmten Weltpolitik, diese Einzelpersonen regieren über das Geld. Und das ist ein anderer Antisemitismus, ein anderer Mechanismus als bei Luther noch, ja, oder im frühen Antijudaismus. Und genau um die Trennung geht es, weil man es wirklich sehen kann, also man braucht wirklich nur mal ein paar Flugblätter mitnehmen, man braucht nur mal auf ein paar Demos zu gehen, diese Bilder sind ständig wieder da. Und die brauchen wir nicht, die braucht man nicht, um das System in seiner Gänze abzulehnen. Man braucht die nicht, um was völlig anderes zu wollen, und man wird zu was anderem Befreienden auch nie kommen, wenn man sich daran abarbeitet, ja, an diesen angeblichen Strippenziehern. Ja. Weil das Problem ist immer in dieser Sichtweise auf Personen, da kommt man immer zu Verschwörungen und dann kommt man zu diesen ganzen stalinistischen Säuberungen von diesen angeblichen Cliquen, die man da entdeckt hat, und den jüdischen Ärzten oder den Finanzoligarchien in Amerika oder sonst was, die angeblich die Revolution behindern. Und wenn man davon nicht wegkommt, von diesen Bildern, wird man erstens nichts bewegen und man ist immer mit einem Fuß irgendwo im Pogrom. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Also das ist nichts, ist keine Schuldzuweisung an jemand, sondern es ist der Versuch, dass man über diese Bilder nachdenkt und diese Bilder loslässt und verwirft, um andere, um die Bewegung zu verstehen, in der die Gesellschaft ist, und wegzukommen von solchen Rollenbildern. Das ist mein Beispiel. Das ist wirklich nicht. Die Sache mit dem Finanzkapital, mit dem Strippenzieher, das funktioniert ja heute gar nicht mehr so. Das ist sowieso eher das hat noch nie so funktioniert. Mit sowas. Finanzkapital ist ja heute international organisiert. So, und das ist ja total unabhängig von. Genau, die sind nämlich draußen, richtig. Genau. So was sind Aktienbesitzer, da hast du die Kuwaitis drin, da hast du alle Religionen, alle Nationalitäten, hast dann aufgestrahlt, den Hocken, und von daher passt es sowieso nicht mehr. Aber wenn ich jetzt gegen Finanzkapital bin, das bin ich, dann tust du mir, aber sublim untergeben, ich wäre ein Antisemit. Und das bin ich nicht. Er hat vorher auch gesagt, ich bin nicht strukturell, ich bin wirklich. Mit den Zionisten. Also ich habe was gegen Zionismus. Weil ich das als ganz aggressive Ideologie finde. Und ich probiere. Vielleicht wäre es dann doch besser gewesen, man hätte einen historischen Gegenstand also dann noch weiter ausgeführt. Und das sind einfach zweierlei Sachen. Das eine ist das, was der israelische Staat gegenüber Palästinensern macht. Und da muss man unterscheiden. Also wirklich. Und von daher, Jungs, wollt ihr beide nicht einfach mal ein schönes Zigarettchen rauchen, euch draußen unterhalten? Das hat euer Vortrag mit uns gemacht. Also, der war auch nicht schlecht. Ne? Before I was a real materialist critic. Nein, natürlich nicht, aber selber schuld, wer als erster Juden sagt, macht, dass ich dann was Antisemitisches sagen muss. Ja, das ist cool. Okay. Also. Okay, jetzt. Zwie müsste eigentlich gleich wieder da sein. Wie ist denn gerade die Bedürfnislage? Wir würden es tatsächlich eigentlich gerne. Wenn ihr noch die Zeit und die Lust habt, also die Veranstaltung geht jetzt gerade mal 2 Stunden, inklusive Diskussion, das ist ja für unsere Verhältnisse fast gar nichts, würde ich mal sagen. Dafür gehen wir normalerweise nicht mal aus dem Haus. Eine Raucherpause und dann kommt wieder niemand am Ende, ne? Das kennen wir schon. Ihr kleinen Rabauken, so läuft's nicht. Aber, also sozusagen. Was wir ja heute sicherlich nicht hinbekommen werden, da kann man vielleicht auf Bini Adamczak verweisen oder auf andere, irgendwie wäre nochmal irgendwie die Frage der der Geschlechterbildlichkeit in der russischen Revolution. Das werden wir heute tatsächlich einfach nicht hinbekommen. Ne, was ausgesprochen, was wir vielleicht nochmal irgendwie mit Putin und so weiter ein bisschen streifen könnten. Aber was wir tatsächlich eben gerne leisten würden, wenn da das Interesse eben besteht, ist tatsächlich das nochmal einfach kurz abzurunden, diese sozusagen, wie sich also auch gerade im Hinblick nochmal darauf, wie das Bild sozusagen oder das Objekt des Antisemitismus sich an irgendwie reale jüdische Menschen geheftet oder auch nicht, in den verschiedenen historischen Verlaufsformen eben des Bolschewismus verschiebt und verändert. Insbesondere auch durchaus entlang der Frage, ist alles okay mit dem Ding? Auch gerade entlang der Frage, wie funktioniert das Verschwinden sozusagen der Juden in diesem Prozess, ja, auch gerade durch auch jüdische Menschen selbst gemacht. Also sozusagen, wie funktioniert dann ein Antisemitismus, in dem es eigentlich gar keine Juden gibt, ne? Und gleichzeitig irgendwie man in einer derartig widersprüchlichen Gesellschaft und einer gesellschaftlichen Lüge, also ich verweise gern hier nochmal auf diese Thesen aus der Gesellschaft des Spektakels, wo das 67 schon so präzise irgendwie benannt wurde, also eine Gesellschaft, die in einer permanenten Lüge sich bewegt, ja. Wie funktioniert dann in so einer Gesellschaft eben die ständige, notwendige Feindproduktion, denn sozusagen das Ganze ist eigentlich derartig brüchig, ne, und muss sozusagen ständig durch ein feindliches Äußeres stabilisiert werden. Inwiefern machen da auch vielleicht real aus jüdischen Familien kommende Leute mit, die mit dem Judentum auch durchaus gebrochen haben, weil sie genau keine Städeljuden mehr sein wollen, ne? Und sozusagen genau alle Hoffnung gesetzt haben auf eine allgemeine Emanzipation. Ne? Also so etwas hatten wir irgendwie geplant, eigentlich in einer sehr kurzen, schlaglichtartigen Weise kurz darzustellen durch die Geschichte eigentlich sozusagen des Bolschewismus, sage ich jetzt mal ganz blöd. Genau, daran wollten wir in kürzester Form, aber in einer Form, die sonst nirgends gemacht wird, ja, wollten wir die Stationen dieser russischen Revolution in Permanenz bis zum Ende des Sowjetsystems und bis heute diese post-sowjetische Putin-Gesellschaft, wollten wir an dieser russischen Eigenart von der russischen Kommune und ihrer Hypothek her zeigen. Der Mythos der russischen Kommune, dass der nicht aufgelöst worden ist und deswegen ist sie eigentlich wirklich untergegangen fast. Sie ist nur noch in der Schattenform, als Überlebensform über Datschenwirtschaft und so weiter, über gegenseitige Hilfe, ganz zählebig noch da, aber eigentlich wie so ein Nachbild auch wiederum, ne? Und sie hat es nicht geschafft. Es ist nicht geschafft worden, diese Verschränkung, die damals im 19. Jahrhundert als Perspektive erarbeitet worden ist, wenn sich die Kommune aller Pariser Kommune im Westen und Produktionskommune der Arbeiter in entwickelten kapitalistischen Ländern verbinden kann mit einer russischen Revolution, dieser Agrarkommune, dann kann es gelingen, dass die Weltrevolution, die ja Lenin auf den Lippen hatte und die auch wirklich versucht worden ist, 1917 zu entzünden, nicht, durch diesen Coup. Das war ja das Geniale. Darauf wollten wir auch noch kommen, was das Verdienst dieses Coups war. Darum haben wir gesagt, dass in einem Moment war das historisch deckungsgleich, was diese revolutionären Massen selbst getan haben, gerade voran die Bauern und diese Arbeiter. Und da wiederum die Frauen, die haben diese Revolution angefangen und getragen und so weiter. Und keiner spricht wirklich darüber. Die Frauen haben dann in dem sozialistischen Aufbau erstmal Abtreibungsrecht bekommen, dann wurde das ihnen bald wieder weggenommen, dann wurden sie freigestellt mit Mutterschaftsgesetzen und so weiter, dann wurde ihnen das auch wieder weggenommen, weil sie zur Arbeit, zur Produktion herangezogen werden mussten. Also sie waren auch immer die Geprellten gewesen und haben gleichzeitig in so einer Zwiespältigkeit ungeheure Emanzipation natürlich für Russland erreicht. Diese Gebrochenheit, genauso bei den Juden, das ist diese andere Dimension, über die kein Mensch spricht, die aber ein ungeheurer Teil der Menschheit, der russischen Klassen und Menschheit waren, die haben ihren Aufstieg als Dienstklasse, heißt das bei den Fachwissenschaftlern, die alte klassische Rolle der Dienstklasse per excellence im Zarismus, die konnten sie jetzt unter dem bürokratischen bolschewikischen System, konnten das viele erfüllen. Und das war eigentlich auch die Funktion der Bolschewiki, dass sie, um das vorwegzunehmen nach der Spektakelanalyse der Situationisten gar keine Bourgeoisie oder sowas waren, aber schon gar nicht das Proletariat an der Macht, als was sie sich verkaufen wollten. Sie waren Repräsentanten des Proletariats an der Macht. Sie haben die Funktionen einer Bourgeoisie, die es in Russland so nicht gab, die zu mickrig war und die dann abdankte, weggekickt werden konnte, haben diese Bolschewiki übernommen. Ein Satz von Lenin ist in dem Zusammenhang wegweisend gewesen. Kurz vor dem November-Coup hat er gesagt, wir können das auch ohne die Räte machen. Also einerseits hergehen und sagen, die Räte, alle Macht den Räten, alle Macht den Räten, weil es die Räte, Elemente und die Massen ja selbst schon wollten. Dann wurde das aufgegriffen, ja, wir sind jetzt ganz vorne dran, alle Macht den Räten, als hätte das die Bolschewiki erfunden sozusagen, diese alle Machtforderungen den Räten. Und dann hat das aber in Wirklichkeit, als dann es gerade nicht so klappte, hat er gesagt, nein, wir machen das auch als Partei. Der wollte noch nicht mal, dass so getan wird, wie das Trotzki gemacht hat, dass als ob die Sowjets diese Revolution in Petersburg gemacht haben. Sondern der Lenin wollte das auch ohne diesen Petersburger diesen Sowjetkongress einfach für die Bolschewiki erobern. Sein Leitsatz war, wenn 130.000 Gutsbesitzer Russland regieren konnten bisher, dann können es 240.000 Bolschewiki schon lange. Das war die ganze Vision von Lenin. Das hat er durchgezogen. Also ich will es nicht an Lenin festmachen, aber war die treibende Kraft. Das haben die Bolschewiki durchgezogen. Und bei dieser Herrschaft, die von den Situationisten einfach als also negativ bestimmt wird, es war nicht einfach nur eine Bürokratie, das war es auch. Es war nicht irgendeine neue Bourgeoisie, das war es nicht. Es kann keinen Staatskapitalismus geben, weil das ist ein Widerspruch in sich selber. Es war eine ersatzherrschende Klasse für die Bourgeoisie, die das nicht hingekriegt hat in Russland, diese nachholende Akkumulation. Und da haben sich die Juden gut mit verbinden können als das Schreckbild des Roten Kommissars. Das muss man sehen. Und sie haben eine ich muss ein wenig ausholen, um das in der langen Linie zu zeigen. Okay, pardon. Aber nicht jetzt wieder eine andere Lebensweise. Wir würden es so gern mal auch auf Verlangen von vielen Teilnehmern mal so durchziehen, dass man von der Seite die Stationen dieses Systems sozusagen, dort dieses russischen und zaristischen und stalinistischen Systems mal klarkriegt. Wir haben nicht von Situationismus gesprochen, aber wir haben von der situationistischen Spektakeltheorie wiederholt gesprochen, die eben diese Vorstellungen, der Jude ist an meinem Unglück, unserem Unglück schuld, das ist der Schacher, das ist das Finanzkapital, das sind die Bourgeois, das sind die Reichen, das sind irgendwelche Verschwörer, das bündelt die Vorstellung vom Juden, die bündelt tausend Wirklichkeiten in einer verkehrt gespiegelten und zu einer persönlichen Figur zusammengeschmolzenen Fantasie, ein Phantasma. Das ist dieses Bild. Und das wird von der Spektakeltheorie als ein Schau, ein Spektakel, eine Spiegelung kritisiert. Das macht die Spektakeltheorie. Also die Bilder sind tief sitzende, falsche Bewusstseinsformen von massenhaft Menschen aus den bestehenden Scheißverhältnissen heraus, die sie nicht aufheben können, die sie nicht begreifen können. Und die müssen sie lernen zu begreifen, um sie aufheben zu können. Dann braucht es keine solche Zwangsvorstellungen mehr. Irgendjemand frisst mir was weg oder irgendjemand manipuliert mich. Dass natürlich Verschwörungen jede Menge laufen und dass in der Wirklichkeit auch Blutsaugerei und Parasitismus auf ökonomischer und auf sozialer Ebene Herrschaft von Menschen über Menschen stattfindet, ist überhaupt nicht die Frage. Aber geht das in ein Bewusstsein, wird es in ein Bewusstsein verarbeitet von den Menschen, die denn ausgeliefert sind, den unterdrückten, ausgebeuteten Klassen, oder nicht? Wenn das nicht oder zu wenig geschieht, trotz Revolution und Rebellion, dann stellen sich sofort an jeder Windung und Wendung, an jeder Schwierigkeit antisemitische Massengefühle epidemisch ein und schlagen sofort in die verzweifelte und auch brutale und gemeine Gewalt gegen irgendwelche Menschen, die als der Jude bestimmt werden. Und Juden gibt es ja empirisch natürlich, auf die man schlagen kann. Und es waren nie die reichen Juden. Es waren immer die Ärmsten. Es waren immer nur kleine Krämer und kleine Städtelbauern. Seht euch mal den Film an, Die Kommissarin, wer das noch nicht getan hat. Ein ausgezeichneter Film von einem Kommunisten, der auch jüdischen Hintergrund hat. Der hat er 1967 gemacht über diese Bürgerkriegszeit. Da ist das Frauenbild, die rote Kommissarin der Bolschewiki im Bürgerkrieg in der Ukraine gezeigt, die kriegt plötzlich ein Kind, ungeplant. Und dann wird sie in so einem jüdischen Städtel versteckt, um das Kind zu kriegen und auszutragen, während nämlich ihre Armee schon wieder abgerückt ist und die Weißen durch das Städtel ziehen. Und da bekommt man die Sicht auf diese Judenfeindschaft der russischen Erde, will ich mal einfach so sagen, und diese Mentalität und auch von der Opferseite, wie die Juden damit fertig geworden sind. Und dass es immer die armen Juden waren und die kleinen Juden, die dann pogromartig von diesen Pogromhelden verfolgt worden sind, auch staatlicherseits, durch ganze Formationen, durch fast schon Vorläuferformationen von Nazi-Horden und so weiter, die Schwarzhunderter. Und das war wiederum eine Verschwörung, eine richtige Verschwörung des Zarismus, um das einzusetzen gegen die Revolution. Was ist Situationismus? Ja. Solche Bilder aufzulösen und zu begreifen. Ich glaube, ich gerade nicht wirklich darauf eingehen. Das war wieder eine kleine Unterbrechung dieser Darstellung. Weil es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, an das sich kaum jemand wagt, vor allem, weil es ja nicht nur Fantasien sind, sondern weil, wie er schon gesagt hat, es auch die... Zu, sagen wir mal so, it takes two to, for a tango. Es ist ein, bei Tätern gibt es auch Opfer dazugehörige. Und es ist ein Zusammenspiel von Opfern und Tätern in der Geschichte immer wieder. Das gilt für das patriarchalische Verhältnis, den Kampf gegen das Patriarchat von Seiten der Frauen. Und das gilt auch für diese Dimension der Judenpogrome und der Judenverfolgung und so weiter. Dieser Kommissar, das Schreckbild, mit dem noch Goebbels bei seiner totalen Kriegsrede operiert hat, da kommen jetzt die bolschewistischen Kommissare auf uns zu, gegen die müssen wir Europa verteidigen, in der Sportpalastrede. Ne? Dieses Schreckbild beruht auf den wirklichen roten jüdischen Kommissar. Und das gilt es zu erklären. Es gibt eine ganze Literatur der Juden, die damals zu den Weißen übergegangen sind, um diesen bolschewikischen Terror nicht zu decken, nicht mitzumachen. Die sagten, wie können... Leute, die jüdisch sind, sich dem andienen, als praktisch neuer bolschewikischer Dienstadel. Das war eine Ersatzdienstklasse, so wird es auch von den Fachleuten genannt. Dazu haben sich die Juden hergegeben, in der alten Tradition, das hatten sie unter dem Zarismus gekonnt, wenn sie gebildet waren, wenn sie kompetent waren. Und es gab in dem Bauernland in der Stalinzeit auch, hier haben wir auch Quellen, die wir vorlesen wollten, ein paar Sätze, die das belegen aus der... Ne, von den Betroffenen und von den Tätern auch selber. Es gab dort nicht so viel qualifiziertes Personal, als der Stalinismus ein völlig neues Proletariat aus dieser unterdrückten Bauernschaft heraus, wie aus der Retorte heraus schaffte. Und da gab es erstmal nur jüdische, gebildete, kompetente, aufstrebende Leute, die darin ihre Chance sahen. Nie ist das Judentum in Russland zuvor so emanzipiert gewesen wie in der Stalinzeit, in der Stalin-Ära. Und der Aufstieg begann schon in Kriegskommunismus, im Bürgerkrieg. Gleichzeitig, habe ich schon gesagt, haben wir auch hier die Quelle, wollten wir vorlesen, dass die Rolle des Vermittlers, des Geldvermittlers, des Kleinen vor allem auch, den die Bauern kennenlernten, nicht nur dieses Wucherers, der Wucherer war der russische Kulak, aber die Trödler und die kleinen Händler und all das war eine hart arbeitende Bevölkerung, die wurden als der Typus des Händlers, des Vermittlers, dieses schlecht entwickelten Marktes wahrgenommen. Und die wurden ausgerottet, programmatisch. Was sollen wir machen jetzt Kommunismus, was sollen wir mit dieser Händlerklasse? Die muss weg. Ja? Dann wurden sie in der neuen ökonomischen Politik, das ist die nächste Station, 1922, als die ganze Revolution der Arbeiter und Bauern als sogenannte dritte Revolution, kulminierend in dem Plattmachen von Kronstadt 1921, als die tatsächlich liquidiert worden ist und Lenin sagte, ja, das ist jetzt der Thermidor, das heißt, was in der Französischen Revolution das Ende der plebejischen Herrschaft war. Aber wir machen ihn jetzt wenigstens selber. Wir sind die Partei, wir sitzen an der Spitze eines Staates, der noch gar nicht zerschlagen ist. Und den brauchen wir auch, den Staat. Wir haben ihn nur mit Sowjetöl gesalbt. Und jetzt müssen wir mit diesem Staat diese dritte Revolution Sowjets nicht, ist eine Lüge zu sagen, die hätten aufgestellt, die Kronstädter, Sowjets ohne Bolschewiki. Nein. Das ist eine Erfindung des Menschewiken. Das ist auch so ein kleines Detail aus der Geschichte. Sie haben die Forderung gestellt, die Sowjets damals, alle Parteien, einschließlich der Bolschewiki, sollen gleichberechtigt durch freie Wahlen in diesen Sowjets ihre Stimme haben. Und nicht nur die Bolschewiki, die über den Sowjets schweben und alle anderen Parteien mit ihrer Tscheka unterdrücken. Ja. Nachdem das aber nicht gelang, nachdem die dritte Revolution aufgrund welcher Ursache, die gilt es zu untersuchen. Genau wie die Machno-Bewegung zeitgleich, diese anarchistische, wundervolle Machno-Bewegung. Warum konnte die platt gemacht werden? Das ist ein Problem der anarchistischen Bewegung. Warum unterlag sie dieser Minderheit von terroristischen Bolschewiki, um es mal holzschnittartig zu sagen? Das müssen wir untersuchen. Und das hängt immer wieder mit dem Antisemitismus in den eigenen Reihen, in den eigenen Köpfen zusammen, wie man sieht. Ja, weil sie alle sich bekleckert haben damit. Und weil die anarchistische Bewegung sich nicht so koordinieren konnte und vermitteln konnte, dass sie ein Äquivalent für diese zentrale Schlagkraft etwa von Trotzkis Roter Armee aufbieten konnte. Es waren versprengte Bauernmilizen und es blieben sie. Und das war auch die Schwäche, genau wie in Spanien 1936. Das ist das Problem des Anarchismus, die Vermittlung nicht zu denken, sondern zu sagen, Freiheit zu jeder Zeit, sozusagen unmittelbar zu Gott, ewig, du musst ein freier Mensch sein, dieser Unmittelbarismus, ja, wie eine moderne Produktion im Weltmaßstab aufgebaut werden kann, als kommunistische, das ist ein Problem hochgradiger Vermittlung, die ohne den kapitalistischen Vorlauf nicht auskommt. Das hat Marx gezeigt. Nur dann kann der Kapitalismus mit seinen eigenen Waffen sozusagen geschlagen werden, aber nicht, gut, das könnte jetzt missverständlich ins Ohr kommen, aber es muss eine Vermittlung, die besser ist als die kapitalistische, die nicht klassenmäßig ist, die nicht entfremdet ist, entwickelt werden. Die kannst du nicht durch direktes Vernetzen der kleinen, überschaubaren Produktionskommunen machen. Und das ist der Mythos, an dem das Ganze zugrunde gegangen ist und hing. Und das ist heute vollkommen aktuell, dieses Hängen an der Vermittlungslosigkeit. So, es entsteht wieder eine Diskussion. Ja, gut. Moment, es haben sich jetzt mehrere Leute gemeldet, wir müssen die ganze Zeit am dazwischen krölen. Gewisse diktatorische Rednerliste braucht man schon. Sei mal still bitte kurz, Sie wollten was sagen. Ich wollte fragen, ob es darum geht, so eine Kritik so der Verhältnisse zu entwickeln und wegzukommen, was halt aufgrund dieser Projektion kommt es ja nicht zu einer richtig differenzierten Kritik, sondern man macht sich sehr einfach mit einem Bilder oder Projektion, wo man denkt, oder auch Personen halt, die sich ja immer wechseln, und wenn man halt an diesen vielleicht Personen hängen bleibt, dass man da gar nicht das Wesentliche sieht, und eigentlich darum geht es eigentlich auch, das zu entwickeln, wenn man diese Kritik gestaltet oder so, dass man dann auch zu sowas kommt wie den Bedürfnissen von den Leuten oder so. Die Doppelantwort wäre ganz kurz darauf, ja. Negativ heißt dieser Kampf um revolutionäres Massenbewusstsein, sage ich es mal pathetisch, heißt nicht personalisieren, gegen Personalisierung, Personifizierung, oder wie man es nennt. Das ist immer, immer notwendig. Aber es heißt auch was Positives, was positiv notwendig ist. Und das ist, positiv die Vermittlungen zu denken, die nötig sind, um selbst diese Aufgabe einer kommunistischen Produktionsverteilung auf heutigem Weltmaßstab, und man kann nicht zurück in kleine, überschaubare, geldlose Kommunen vom 19. Jahrhundert oder noch früher. Das ist wishful thinking. Man kann daran ansetzen, man kann sie aufheben in eine Moderne. Und das ist das Problem der Vermittlung, die den kapitalistischen Vermittlungen überlegen sein müssen, um klassenlos und herrschaftsfrei zu werden. Das ist das Problem, das gehört zusammen. Und deswegen muss man auch gegen die Personalisierung, die immer eine einfache Antwort haben, auch auf links, nur die Bösen müssen weg, die Geldmenschen sozusagen in irgendeiner Form oder Verschwörer, dann haben wir die Freiheit und die freie Kommune. Ich würde dazu auch ganz gerne noch was sagen. So, gut. Und zwar, es geht eigentlich bei der ganzen Sache letzten Endes eigentlich, wenn man so möchte, nicht nur darum, dass es vielleicht für irgendwelche Personen ganz schön unangenehm und scheiße sein kann, dass sie für irgendetwas verantwortlich gemacht werden und quasi irgendwie als Leute halluziniert werden, die außerhalb dieser Verhältnisse stehen, also in irgendeiner Form irgendwie etwas mit diesen Verhältnissen können, was alle anderen nicht können. Das ist das eine. Das andere ist nämlich, glaube ich, tatsächlich, dass die Reflexion darauf, was eigentlich das Finden von Schuldigen an dem ganzen Quatsch hier auch immer mit impliziert, ist irgendwie ein Aussetzen der Reflexion auf das eigene Drinsein in dem ganzen Quatsch. Das heißt also andersrum gesagt, dass irgendwie das hier Gesellschaftlichkeit ist und dass es keine Leute gibt, die außen irgendwie rumtouren und irgendwie beliebig an den Knöpfen drehen können, sondern dass selbst wenn es Verschwörungen gibt und dies und alle verschwören sich ständig, um Geschäfte zu machen, dies zu machen, um ihre Interessen durchzusetzen. Bloß heißt das nicht unbedingt, dass sie damit durchkommen werden. Denn das, was hier gesellschaftlicher Zusammenhang ist, ist immer noch mal etwas, was hinter ihrem Rücken auch mit durch ihre Praxis sich gegen sie wenden kann und wird. Ne? Also der Punkt oder das, was sozusagen positiv, finde ich, daran immer noch mal zu setzen ist, ist der Punkt, nur indem ich verstehe, was mein eigenes Bedürfnis in der Projektion ist, kann ich in der Lage kommen, zu einer reflektierten Gesellschaftlichkeit zu kommen, mich selbst auch darin vermittelt wahrnehmen zu können, um sozusagen auch eine wirkliche vernünftige Gesellschaft irgendwie mit herstellen zu können. Ne? Das wäre so die positive Drehung da drin. Das ist schon die ganze Zeit. Ja, durch das Weiterreden ist das noch eine zweite Frage dazugekommen. Die erste Frage war, hast du nicht einen Widerspruch aufgemacht? Erst hast du gesagt, Machno selber hätte eine Schrift gegen den Antisemitismus geschrieben. Dann hast du 20 Minuten, eine halbe Stunde später erklärt, die Machno-Bewegung sei deswegen von der Roten Armee niedergemetzelt worden, mit denen sie sich zwischenzeitlich verbündet hatten, um die Weißen niederzuschlagen, weil sie antisemitisch sich nicht zusammengeschlossen hätten. Also irgend so was hast du formuliert, was meines Erachtens ein Widerspruch an sich irgendwo ist. Und die zweite Frage wäre, wieso ist jetzt zu einer Zeit, wo diese kleinen kollektiven Ortschaften und so sich so wirklich noch relativ autark versorgt haben, sagst du, dass die russische Revolution damals gescheitert ist, weil das irgendwie nicht die Vermittlung zum großindustriellen Produktionskreislauf geschafft hätte, obwohl es damals noch existent war, und das überträgst du auf heute, dass man von heute nicht mehr zu dieser Produktion, kleinstproduktionsföderalen Struktur zurück kann. Also einerseits kritisierst du damals, wo es noch da wäre, dass sie die Vermittlung nicht zu dem heute geschafft hätten, und heute sagst du, naja, es ist illusorisch sozusagen zu glauben, man könnte das heute überwinden, indem man wieder zurückkehrt. Also da ist irgendwo ein Haken von der Argumentation, meines Erachtens. Vom Letzteren sehe ich es keinen logischen oder historischen Widerspruch. Es ist immer das Problem, dass diese Vermittlungen gar nicht als Problem, also als Aufgabe erkannt werden, sondern man meint direkt zu sagen, ich würde das mit Marx idealistisch nennen und damit auch unrealistisch langfristig. Du könntest im Hier und Jetzt, indem du entschieden jeden Menschen dazu anhältst, sich als freier Mensch, freies Individuum mit den anderen zu assoziieren, dadurch hättest du die Sache schon gelöst. Und dadurch überspringst du damals wie heute immer die notwendige Arbeit an den Vermittlungen. Und die Vermittlungen heißt konkret, mit dem Geld, mit dem Problem des Geldes und letzten Endes des Kapitals fertig zu werden, indem du das besser machst, ich sage es mal ganz, ganz primitiv, besser machst als der Kapitalismus. Das, was der Kapitalismus an Vergesellschaftung leistet, kannst du nicht historisch hinterschreiten durch Flucht in kleine Kommunen, kleine Gemeinschaften, weil die auch immer patriarchalisch und repressiv und informell diktatorisch werden. Und so, Bedürfnisarmut. Bitte? Und Bedürfnis auf Askese, auf Bedürfnis, auf Wachstumsdämmung und so weiter, statt zu will ich jetzt nicht ausufern, was das ökonomisch und bedürfnismäßig heißt. Das ist kein Widerspruch. Das erste ist aber ein Widerspruch, der war aber wirklich. Einerseits hat die Machno-Bewegung Großartiges geleistet und war wirklich ein Kampf, wo sich auch die Bolschewiki, wenn sie es ernst gemeint haben, hätten mit dem Kampf gegen die Weißen als revolutionären Krieg selbst zwei Arme und ein Bein abgeschnitten haben. Ja? Einfach nur, um die Macht mit niemandem teilen zu müssen über dieses gesamtrussische Territorium, haben sie eine der besten revolutionären Kräfte der Bauernschaft einfach kaputt gemacht und auch gearscht, verraten. Nicht? Da gibt es Dokumente, da könnte man Gespräch zwischen Lenin, Telefongespräch zwischen Lenin und Machno mal kurz als Beispiel von einer halben Seite vorlesen, was der Horst Stohwasser vor 30 Jahren mal sehr schön in seinem Anarchismusbuch, was Anarchismus ist, hat er das mal wiedergegeben. Das ist eine sehr seltene Übersetzung von diesem Gespräch, wie die getickt haben, also wie Lenin unverständlich, aber sozusagen auch lernfähig auf Machno einging und so weiter. Das waren also eigentlich welche, die Schulter an Schulter, genau mit Kronstadt, die Kronstadt der Matrosen, das ist jetzt auf der Arbeiter-, auf der proletarischen Revolutionsseite, waren von der ersten Stunde an die Ultra-Bolschewiki. Die haben die Bolschewiki mit ihren richtigen Forderungen, die Bolschewiki übernommen hatten oder selbst zugespitzt entwickelt hatten, haben die Kronstädter für bare Münze, also bare Münze haben sie beim Wort genommen. Und dafür wurden sie dann von den Bolschewiki auch platt gemacht, als die nämlich sich als Jakobiner und bürgerliche ersatzherrschende Klasse für die brutale Akkumulation entpuppt haben. Und dieser Widerspruch bei der Machno-Bewegung liegt darin, dass er sich als Anti-Antisemit und einfach ein guter, richtiger, humanistischer Anarchist trotz bestimmter Bindungen an solche Vorstellungen wie Bakunin, die ich zitiert habe, wo der Staat die Macht hat, da haben die Banken die Macht, und wo die Banken die Macht haben, da haben die Juden die Macht. Sowas hat Machno nicht theoretisch à la Marxens Kapital aushebeln können, aber auch Lenin hat es nicht getan, obwohl der auch dezidiert anti-antisemitisch war, der Lenin. Echt, kann man ihm echt abnehmen, ja, anders als Stalin. Gut, aber obwohl das die Spitze der Machno-Bewegung gegen die Judenpogrome war und sich geäußert und auch gekämpft hat, war die Bewegung selber zutiefst antisemitisch. Woher sollten die denn auch plötzlich ihre alte Tradition, ich könnte das jetzt, ich wollte aber nichts vorlesen, ich hätte es ja auf der flachen Hand, was der Tronhausch drauf verwiesen, sich das mal reinzutun, das sieht man einfach, die Fakten, und ich wollte es selbst nicht glauben. Hier beispielsweise, ein winziger Satz nur, Soldaten der berühmtesten Kraft der Bolschewiki, das ist auf der Seite der Bolschewiki, der ersten Roten Reiterarmee, begingen im September 1919 in Polonio im Distrikt Proskurow solche pogromartigen Morde. In einem Untersuchungsbericht heißt es dazu, in den Tagen des Rückzugs der 6. Division vor den polnischen Truppen gewann in einigen Einheiten diese Meinung die Oberhand, Zitat, lasst uns das rückwärtige Frontgebiet von den Jiden säubern. Lasst unseren guten Vater Machno es nacheifern. Schlagt die Jiden, die Kommissare und Kommunisten. Die militärische und politische Führung der Division unternahm nicht das Geringste, um gegen diese Parolen einzuschreiten. So heißt es im Bericht. Und dann nahm ein furchtbarer Pogrom seinen Lauf. Weil das war ganz gewöhnlich. Das zeigt auch der Film, auf den ich hingewiesen habe, die Kommissarin. Dieser Film wurde sofort 1967 verboten, weil er dieses jüdische Problem des Bürgerkriegs, dieses Problem ganz sanft und fast schon manchmal romantisch kitschig thematisiert überhaupt hat im Jahr des Sechstagekrieges, ja, Israels. Da wurde er sofort verboten und ist erst in der Gorbatschow-Ära dann aus den Archiven wieder entdeckt und hochprämiert worden, weil er wirklich das sehr gut zeigt. Weiblichkeit und Jüdischkeit in dieser Situation. So, und der Widerspruch war einfach da, einerseits oben Machno gegen den Antisemitismus und unten die Basis fröhlich bei jeder Gelegenheit weiter antisemitisch, wenn auch nicht so schlimm wie die Weißen. Deswegen konnte man den weißen Armeen das natürlich zuschieben. Das waren die Pogromhelden. Also ungefähr so. Das war ein wirklicher Widerspruch. Den habe ich jetzt nicht logisch eingebaut. So. Verstehe ich nicht, wo da dieser Vermittlungsfehler ist. Das wäre die eine Sache. Und dann noch zu dem Autor. Ist das dieser Götz Alley, der auch über den Holocaust diese Schrift geschrieben hat, dass sozusagen, wo er sehr gut recherchiert, die einzelnen Fälle, aber dann zu dem Schluss kommt, dass es eigentlich so eine Zwangsläufigkeit ist, die Deutschen durch irgendwie Vormarschstopp und Übermaß an Deportationen in Ostgebiete sozusagen sich selbst genötigt hätten, den Holocaust zu machen, ist das derselbe Historiker? Ich kenne jetzt die These von nicht. Ich habe gleich anfangs gesagt, als ich das Buch empfahl, es glaubt bloß nicht, dass ich jetzt persönlich für den schwärme. Er in diesem Buch, und ich habe jetzt dieses Buch und nicht seine sonstigen Sachen und Thesen, das ist ein Fleißarbeiter sozusagen, wissenschaftlicher, der hat einfach eine Zusammenschau für ganz Europa, weil er immer sagte, differenziert doch zwischen der Schweiz und Russland und so. Da hat er das alles vom Faktenmaterial, soweit es die Forschung zusammen, hat er das einmalig zusammengebracht. Deswegen empfehle ich, das sich mal anzugucken. Und dann kann man gleich ganz nüchtern reden, was war denn jetzt wirklich an Judenfeindschaft manifest geworden, auf allen Seiten in Russland. Und dann kann man reden um die wirklichen Probleme, wie die der Vermittlung, was hätten sie denn machen können, wo doch diese Commune Rurale da stark und lebenskräftig noch war. Und lebenskräftiger als selbst Marx geahnt hat, war die damals noch und wieder. Der Genosse mit der Arbeiterkappe hat auch schon ein blaues Ärmchen. Oh, ja. Ich glaube, da hängt Problem mit der Vermittlung noch ein bisschen vom Begrifflichen her. Ein paar begriffliche Erläuterungen zum Vermittlungsproblem leisten. Also zum einen muss man auseinanderhalten, das Vermittlungsproblem ist insgesamt, kann man unterscheiden zwischen diachron und synchron. Also synchrones Vermittlungsproblem wäre zum Beispiel alle Formen der Vergesellschaftung, dass beispielsweise Geld, Kapital und so weiter Formen der Vermittlung, sachliche Formen der Vermittlung darstellen, und zwar Vermittlung zwischen Herrschaft von Menschen über Menschen. Und das sind sachliche Vermittlungsformen, und da kommt die Illusion auf, nimmt man die weg, also die entfremden natürlich auch gleichzeitig, und dann kommt gleichzeitig die Illusion auf, nimmt man die weg, dann ist alles gut, also als unmittelbare Vergemeinschaftung sozusagen. Das wäre das synchrone Problem. Das diachrone Problem ist, dass, das ist vielleicht vorhin auch das Missverständnis gewesen, wir müssen uns, nicht nur uns, sondern auch unsere gesellschaftlichen Verhältnisse selbstverständlich als historische Vermittlungen begreifen. Wir sind Produkte dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, und zwar auch diachron, und auch unsere Verhältnisse sind geschichtliche Produkte sozusagen. Und geschichtlich vermittelt. Also haben wir das Vermittlungsproblem in zwei Richtungen. Einmal geschichtlich, diachron, und einmal synchron als Vermittlung in unserer jeweiligen Gegenwart als Vermittlungsproblem der Transport der Herrschaftsform von Menschen über Menschen und vermittels Menschen, wo dann die Projektionen der Personalisierung reinkommen, sozusagen. Das stellt sozusagen auf begrifflichen Ebene das Vermittlungsproblem dar. Und da kann man jetzt natürlich an jedem einzelnen Punkt, muss man dann natürlich nochmal das ganz. Da müsst ihr es eigentlich. Und das fand ich eigentlich bei eurem Vortrag ziemlich gelungen, dass ihr zunächst mal in beide Richtungen das Vermittlungsproblem immer thematisiert habt. Gleichzeitig ist es natürlich dadurch ein Stück weit schwer verständlich geworden, weil halt genau die zwei Ebenen immer miteinander in Verbindung traten, sozusagen. Und man müsste es eigentlich beim Geld machen, was da, das Geld ist die Vermittlung, die zentrale Vermittlung der ganzen kapitalistischen Gesellschaft und auch der historisch diachron als Vermittlung begriffen, ist es auch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft. Und die war, die war in Russland so schwierig, weil es eben keine westliche feudale Gesellschaft, so eine halbasiatische Produktionsweise, wie Marx versucht hat, es zu fassen, war. Nicht nur Marx, sondern er hat das ja auch von anderen Forschern, und heute ist ja auch noch nicht überwunden. Und diese Strukturen sind auch psychomentale Strukturen. Beim Überleben jahrhundertelang der gegenseitigen Hilfe, gemeinsame Aufteilung, Umteilung, wie gesagt, des Gemeindelandes und so weiter. Das sind ganz konkrete Eigentumsformen, die zu einer bestimmten Gewohnheit und Anschauung psychomental von Bauern jetzt zum Beispiel führen. Und bei anderen Bevölkerungsklassen wieder auf andere Weise. Bei den Arbeitern gab es auch Antisemitismus. In der Stalinzeit war der Antisemitismus, wird auch von ihm beschrieben, und man lernt da sehr viel, was man überhaupt nicht geahnt hätte oder wusste, welches Ausmaß das hatte. Und das lernt es an Quellen, das heißt, sie sagen das selber, dass da ein Antisemitismus so war gegenüber diesem Aufstieg der Juden, vieler Juden in der Sowjetunion und der Stalinzeit, weil sie die Möglichkeit hatten, ihre Fähigkeiten in einem Volk, das immer noch nicht weitgehend analphabetisch war und inkompetent und bauernhaft noch war, konnten sie diese Möglichkeiten als so eine Dienstklasse und als qualifizierte Schicht erfüllen in der Partei und so weiter. Also richtig auch opportunistisch und karrieristisch und was man will. Aber das, und das, ja. Das waren aber jetzt, ich glaube, mit dem Dienstklassending, man muss ein bisschen aufpassen. Ich will es nicht überziehen. Ne? Weil nur letzten Endes waren das doch auch genug Leute, ne? Die sozusagen jetzt nicht nur den Aufstieg, die Dienstklasse, sondern die auch wirklich aus dem Städtel raus wollten, die auch aus der Beengtheit von ihren ihren Lebensverhältnissen rauskommen. Ne? Das irgendwie so wie überall in Europa. Ich muss aber den Satz zu Ende sagen. Ja, klar. Das hat einen spezifischen, auch proletarischen und nicht nur bäuerlichen Antisemitismus auf sich gezogen. Dieses Verhalten, diese Emanzipation von diesen verschiedenen Zugängen aus dem Dorf direkt und aus dem Städtel und dann in der großen Stadt, diese Emanzipation sich einzuholen. Das hat ungeheure Ressentiments in der Industriearbeiterschaft auch auf sich gezogen. Und das, dieser Antisemitismus ist immer wieder geschildert worden, der erfasste alle Schichten und Klassen der russischen Gesellschaft auf verschiedene Weise. Und jeder hat das Vermittlungsproblem einer modernen Ökonomie, die sich sogar sozialistisch und kommunistisch schimpfte, nicht lösen können im Koppe und im Verhalten. Und deswegen haben sie sich auf diese Juden eingeschossen. Aber das war ja auch verboten, das war ja auch ein Fortschritt, dass Antisemitismus streng verboten war. Und da hat es andere Formen angenommen. Da nannte man es dann Kosmopoliten oder diese Mörderspione und Schädlinge, Trotzkisten und so weiter. Diese ganzen Formen bildeten sich da aus. Beziehungsweise die Modernisierung des Antisemitismus im Antizionismus, das sollte man nicht vergessen. Nämlich der Weg, den sozusagen eine Auseinandersetzung in der sozialistischen Arbeiterbewegung irgendwie am Anfang gestanden hatte, der dann aber eben später nichts anderes war als eben Antisemitismus. Also so wie der eine Herr, der ja auch gerade eben da noch saß und irgendwie kurz mal erklärt hat, dass er ja eigentlich wirklich nur ein Problem mit Zionisten hat, da warst du gerade auf der Toilette. Ne? Also sozusagen, das ist ja das Interessante, wie diese Bilder sich weiter bewegen. Ja, es gibt nach 1945 keine antizionistische jüdische Arbeiterbewegung mehr. Ne? Die ist einfach ausgerottet worden von den Nazis in Osteuropa. Ne? Aber sozusagen etwas aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts als Bild wandert weiter und bekommt den Dreh. Auch solche Sachen gehören dazu. Unbedingt. Das mit der Bolschewiki, die sich als die allerorthodox marxistisch aufgeklärtesten Internationalisten und so weiter dünkten und es zum gewissen Grad auch waren unter dem Verhältnis eines solchen Marxismus damals um 1900, da war von Anfang an ein Diskriminieren des der mächtigen, kampfstarken jüdischen Arbeiterorganisation Russlands, des Bund, der jüdische Bund. Und in Was tun von Lenin füllt es Seiten oder was weiß ich, Zeilen zumindest, dass er sich damit auseinandersetzt, sagt, die wollen nicht, die lehnen es ja ab. Er hat das nicht antisemitisch gemeint oder antisemitisch formuliert. Er sagt, die lehnen es einfach ab, sich der russischen, der gesamtrussischen revolutionären Arbeiterbewegung anzuschließen. Die wollen ihr eigenes Süppchen kochen. Was ist das für ein Dünkel? Dann sollen sie ihren Weg gehen. Und dann waren künftig die Bundisten, ja, und natürlich Zionisten ohnehin, da entstand ja gerade die zionistische Bewegung zu jener Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Die waren natürlich den Bolschewisten natürlich nicht hold die ganze Zeit. Es war also von Anfang an belastet und eine Art Spaltung in der Arbeiterbewegung in Russland. Von dieser Ausgrenzung der Zionisten, kann man sagen, der Zionisten und der Bundisten, kann man sagen, aus freien Stücken. Die wollten sich halt nicht unterordnen. Dafür ist in dem von Stalin 1912 oder so unter Lenins Anleitung und Trotzki auch noch gleichzeitig dazu geschriebenen grundlegenden Schrift Der Marxismus und die nationale Frage, wird den Juden, also das war von Lenin abgesegnet, wird den Juden unter all den vielen Nationalitäten und Völkern des russischen sogenannten Völkergefängnisses damals, wird die Nationalität abgesprochen. Es ist keine Nation. Warum nicht? Ganz eindeutig, sie haben als einzige kein zusammenhängendes Territorium. Sie haben zwar eine zusammenhängende Kultur, sie haben eine zusammenhängende psychomentale Homogenität, sie haben zusammenhängende wirtschaftliche Aktivitäten, alles, aber sie haben kein zusammenhängendes staatliches Territorium, wie alle anderen Ukrainer, Völker und so weiter ihr Territorium haben. Also sind die Juden allein aufgrund des Fehlens dieses einen Kriteriums keine Nation. Das heißt mit anderen Worten, sie haben kein Territorium, sie sind wurzellos. Da dringt auf die Weise, auf marxistischste Weise, ganz nüchtern und antisemitisch noch, sich dünkend, dringt wieder dieses Klischee vom wurzellosen Geldmenschen und Gläubigen, der noch den alten Traditionen anhängt, oder dem Eigenbrötler, der sich was Besonderes dünkt und so weiter, klingt wieder durch. Und das führte natürlich dazu, dass mit die Juden hin und her geschoben werden konnten und sich auch selbst nicht als Nation fühlen oder nehmen oder organisieren durften. Und die sind erst durch die Vernichtung auf dem russischen Territorium, durch Deutschland, durch diese Judenvernichtung, groß angelegte, organisierte, sind sie eigentlich erst wieder sichtbar als Nation geworden, praktisch als Nation oder Volk, also als so eine Homogenität, sind sie praktisch negativ zusammengeschweißt worden und konnten sich wieder als Juden zeigen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also indem sie das bearbeitet haben, das wollte ich damit sagen, es gab ein Schwarzbuch der Judenvernichtung, ich weiß nicht genau, wie es hieß Schwarzbuch, war ein berühmtes Schwarzbuch, furchtbar viel Mühe wurde reingegeben von den jüdischen Organisationen, die es immerhin geben durfte, unter der Ägide des Stalinismus, um dieses Schwarzbuch über die Judenvernichtung im Gebiet der Sowjetunion zu dokumentieren. Das konnte nicht erscheinen, weil es ihnen angerechnet wurde als wieder so eine Eigenbrötelei und die sollen sich gegenüber den übrigen, vor allem den russischen Opfern des Faschismus, mal nicht so besonders fühlen. Und es gab bis zuletzt in der Sowjetunion, solange die bestand, auch in der Gorbatschow-Ära, kein Gedenken an die Juden, selbst in Babij-Jar und solchen Massakerorten größten Ausmaßes, gab es kein gesondertes Gedenken an die Judenheit dort und diese Opferrolle. Es war also eine waschechte Opferkonkurrenz. Die Juden haben aufzugehen im russischen Volk und in den anderen Nationalitäten. Sie sind eigentlich keine Nationalität. Das heißt, sie wurden in der ganzen Zeit unsichtbar gemacht. Und sie haben sich auch selbst, wenn sie wie Trotzki zum Beispiel Karriere machen wollten, habe ich das erzählt von dem Lenin-Testament schon, haben sie sich selbst geleugnet. Also das ist das Syndrom von Isaac Deutscher, nannte das so, des nichtjüdischen Juden. Und das war genau der Kommunist. Da gibt es Legionen von Memoiren darüber, wo dieses Problem zum Teil gezeigt, zum Teil auch begriffen oder benannt wird. Man musste sich als Kommunist, als Bolschewik und so weiter, musste man sich als Jude gleichzeitig verleugnen. Gleichzeitig war man aber, wie Trotzki und viele, viele andere, extrem sichtbar geworden. Und das zog wiederum den Neid der Nichtjuden dort auf sich. Und so ist diese Doppelheit und Gebrochenheit des Judentums selbst ein Strang, an dem die ganze Revolutionsgeschichte, gerade in ihrer konterrevolutionären Dimension auch gezeigt werden kann. Vielleicht noch eine Verständnisfrage, kann man die verleugnen? Kann man nicht sagen, dass Leute wie Trotzki Judentum einfach als Religion angeguckt haben, so wie andere auch ihre Religion gesagt haben, wir sind antireligiös? Ja. Egal, ob du jetzt Christ, Moslem oder sonst was bist, du bist vor allem Kommunist und die Religion findest du eh doof. Und dass das dann nicht eine Ablehnung von einem völkischen Zuschreibung ist, sondern einfach, wenn man sich einfach nur also es ist dann nicht eine offiziell von Volkszugehörigkeit ist, sondern einfach eine Ablehnung von Religion. Ja gut, so es nimmt sich von Seite sozusagen der Herrschenden aus, der herrschenden Doktrin, der herrschenden Geschichtsschreibung. Sie sind ja nur wegen ihrer religiösen Eigenart und Eigensinnes. Warum haben sie nicht aufgehört? Die Leute, die Trotzki und so, das ja. Ach so, diese Kommissare sozusagen selber. Ja, ja die wollten sich selbst. Religion. Ja, die haben das, ja genau, jetzt verstehe ich erst, ja, die haben das konform mit der herrschenden Auffassung, das Judentum ist jetzt gar keine richtige Nationalität, sondern das sind eben Gläubige, es ist ein bestimmter Glauben und um den herum gibt es auch so eine Kultur und die sind halt sehr alt, deswegen ist da viel Homogenes und mentale, Eigenart, ist alles da, aber ein Territorium haben sie nicht, also sind sie keine Nation. Und außerdem sind sie sehr wirtschaftstüchtig und so, ja, das wurde ihnen zugesprochen. Und dann haben die einen gesagt, gut, die sind halt so eine Handelsklasse, aber sind keine Nation. Die anderen haben gesagt, ja, es ist eine Glaubensgemeinschaft, aber keine Nation. Es wurde ihnen, und aus der Opferperspektive durften sie einfach sich nicht als homogene jüdische Nation oder Volk fühlen und verhalten. Das war streng verboten. Sie mussten sich das selbst in sich unterdrücken. Aber und sagen, ich bin Kommunist, ich bin Sowjetbürger und zwar ein besonders guter und wurden aber von außen als Juden wahrgenommen. Genau, das ist aber jetzt der Punkt, ne? Nämlich sozusagen, also deswegen ich es gerade noch mal ein bisschen dann nebenstreifen möchte. Der Punkt war, letzten Endes, es hat so viele gegeben, ob in der Sowjetunion, in Deutschland oder sonst wo, so viele Leute, die aus jüdischen Elternhäusern, jüdischen Familien oder was auch immer kamen, ja, und definitiv mit dem Quatsch nichts zu tun haben wollten, ne? Kommunistisch waren, atheistisch waren und so weiter und so fort. Der Antisemitismus war es dann. Bitte? Der schreibt Ihnen dieses Jüdischsein dann trotzdem zu. Es war letzten Endes nicht nur irgendwie ein Zuschreiben, was dann an dir abperlt, so von wegen, mir doch egal, ich bin ja nicht gläubig, ich bin ja nicht religiös, ne? Mich interessiert meine Familie einen Dreck, sondern du wurdest über diese Identifizierung letzten Endes auch nicht nur einfach jetzt irgendwie zum Juden gemacht, sondern hast auch irgendwann mal festgestellt, ich komme da auch nicht raus. Ne? Also sozusagen, das ist, also ich meine, das ganze 20. Jahrhundert ist voll von Kommunistinnen, Anarchistinnen und so weiter und so fort, ne? Die eigentlich ernsthaft meinten, ja, okay, Familie, ja, Religion, so what, aber es hat alles nichts genutzt. Also der Antisemitismus macht da keinen Unterschied. Nee, das ist mir schon klar, bloß ob man das dann deswegen übernehmen muss und sagt, naja, die haben diese Eigenschaft, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, wirklich Volkszugehörigkeit, keine Ahnung, nur weil andere darauf bestehen, dass man das ist, egal ob man das will oder nicht, ist vielleicht auch ein Trugschluss, das dann einfach konsequent zu übernehmen und zu sagen, ja gut, die haben diese Eigenschaft, sie haben aber halt keinen Staat. Also vielleicht sollte man dann mehr auf die Selbstzuschreibung der Personen achten und nicht vorschreiben, du bist jetzt als Volkjude oder als Religion. Ach so, ja, ja, das ist richtig. Einfach gucken, was die Person selber sagt. Ja, ja, aber der Punkt ist, dass der Antisemitismus diese Leute vielfach eben auch einfach wieder zu Juden in ihrer eigenen Wahrnehmung gemacht hat, weil sie gemerkt haben, es interessiert den Antisemiten und die ganze Gesellschaft um mich herum einen Dreck, was ich eigentlich denke, was ich bin. So, ich stoße überall drauf. Ne? So, das ist der Punkt, den ich damit stark machen wollte. Und das hat Juden, also Leute, die größten Atheisten und so weiter und so fort, Kommunisten, Leute, die nur auf die gesamtmenschliche Emanzipation setzten, irgendwann wieder auf ihr Jüdischsein zurückgeworfen, ob sie es wollten oder nicht. Ja, das meinte ich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Thematik verwässere, aber ich sehe da einfach auch einen ganz anderen Punkt nochmal aufscheinen, wenn man jetzt mal von der Vorstellung ausgeht, einer Revolution und das heißt auch einer Neukonstruktion einer emanzipativen Gesellschaft, dann ist die russische Revolution ja praktisch auch eigentlich das Modell einer mit maximaler Gewalttätigkeit durchgesetzten Homogenisierung und Mobilisierung. Da passt natürlich genau auch dieses jüdische Element, passt da genau als Feindbild auch rein, ja, weil es eben genau diese vielen Haken und Ecken mit sich bringt, auf historisch und eben auch in der jeweiligen Zeit auf vielen Ebenen einfach nicht subsumierbar oder irgendwie assimilierbar oder unterdrückbar ist, ja, sondern einfach unter die Walze gerät einer machtförmigen Politik. Und das betrifft natürlich aber letztlich nicht nur dieses Thema Judentum, sondern es betrifft letztlich überhaupt das Thema Widersprüchlichkeit und Ungleichzeitigkeit von Lebenswelten und psychosozialen Ausgangspunkten von Menschen. Und diese Vorstellung von Revolution als ein Umschlag, das Unterste kommt zu oben, ist aber auch alles, was dazwischen ist, zwischen oben und unten, ist auch Opfer oder ist auf jeden Fall eben mit betroffen von dieser Umwälzung, die dann in Lenins Herangehensweise eben unter den Flug und nochmal unter den Flug und nochmal unter den Flug gehört. Ja? Und ich meine, ein Gegenmodell, das ist so typisch anarchomäßig, ja, ist dieser Spruch von die Welt, in der viele Welten möglich sind, von den Zapatisten, ja, was dann eben so ein Stück weit in so eine, ja, ist die Frage, wo ist der springende Punkt? Was muss denn diese verschiedenen Welten sozusagen einen? Und ich meine, zum Beispiel vorhin Christopher oder Zwi, ja, hat das vorhin beschrieben, als diese Kommune der Kommunen sozusagen, diese Frage, ja, Diktatur des Proletariats, es braucht eine Koordination, es braucht so etwas wie eine Homogenisierung des ganzen Prozesses. Ja? Und da ist natürlich auch diese Auseinandersetzung zwischen Anarchisten zum Beispiel und sogenannten Marxisten, ist ja genau auch in dieser Punkt, ja, die Anarchisten haben so ein plattes Wort, Föderalismus, ja, fertig. Ja? Und viele Marxisten haben dann diesen Begriff, was weiß ich, demokratischer Zentralismus und ähnliches. Und dazwischen, ja, dazwischen lavieren wir natürlich in solchen Diskussionen auch. Ja. Und ich finde, was ich halt absolut unbedingt bekämpfenswürdig finde, ist eben dieser brutale Utilitarismus, der letztlich doch nur ein Opportunismus und eine brutale Willkür war, im Leninismus, der einfach gesagt hat, es gibt Prioritäten, es gibt Kriegskommunismus und so weiter, die Ziele müssen erreicht werden, alle Widersprüche werden runter plattgebügelt oder benutzt. Und ich meine, wenn man mit der anarchistischen Szene zu tun hat, dann kennt man eben genau das den Gegenpol, nämlich so eine, wir haben uns alle lieb und irgendwie passen wir alle rein, Beliebigkeit. Und ich finde, an dieser schwierigen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus kann man auch eben bescheidener werden, auch ein Stück weit. Und sich vielleicht auch mit diesem Totalitätsanspruch, den die Situationisten immer mittransportiert haben, ja, dass sozusagen die generalisierte Selbstverwaltung letzten Endes so ein Aufgehen aller Wünsche und aller Bedürfnisse in der Kooperation von allen, dass es dann alles irgendwie eins ist und alles flutscht und funktioniert, ja, dass man da auch ein bisschen skeptisch wird und sagt, nein, es ist und bleibt eine endlose Mühsal der Auseinandersetzung und der Rücksichtnahme. Und das ist zum Beispiel was, wenn ich Situationisten immer wieder lese, dass ich denke, ja, sie haben diesen Drive gehabt, diesen unbedingten Anspruch, wir wollen das 20. Jahrhundert verlassen und eine wirklich andere Welt ist möglich, ja, der Umschlag ist möglich, aber sie täuschen sich meiner Meinung nach, sie lügen sich ein bisschen über diese mühselige Gerechtigkeitsfrage, da lügen sie sich drumherum. Ja? Und sie werfen es berechtigterweise Lenin fort, aber bei ihnen geht es alles so ein bisschen in so eine Metaphysik rein, dass das Proletariat, das ist so der Träger des eigentlichen Bedürfnisse und der Utopie, und das wird dann so diesen anderen Zustand, der wird dann ganz anders sein. Ich finde diese Diskussion eben genau deshalb so wichtig, weil man sagen muss, das ist halt eine Mühsal. Und es ist auch okay so, weil wir haben Barbarei hinter uns und wenig anderes. Zwei Sachen. Erstmal, ich glaube, du hast im Prinzip einfach indirekt was angesprochen, was einfach so das situationistische Herrenreitertum ist. Ne? Mühsal ist nicht Spiel, Mühsal ist nicht cool, ne? Das, ich glaube, da gibt es irgendwelche Leute, die sich drum kümmern. Die haben, sollten eher irgendwie kurze Röcke tragen und lange Haare und so. Ne? Also jetzt mal ganz, ganz blöd gesprochen, tatsächlich die Frage der wirklichen Aushandlung, ne? Sozusagen, oder sozusagen jenseits des Herrenreitertums, also sich auf einem Terrain zu bewegen, das wohl vielleicht irgendjemand hergestellt haben könnte, aber leider ist uns entgangen, wer das gewesen sein könnte. Keine Frage. Sozusagen, ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, was an den Situationisten dann trotzdem interessant ist, ist ja der Blick auf Geschichte, nämlich von der Niederlage her. Und das halten sie bis zum gewissen Grad auch, oder das haut bis zum gewissen Grad hin, bei vielen anderen Sachen nicht, wie Dingen, die du jetzt schon angesprochen hast. Aber ein Wesentliches, und ich glaube, das war das, was du am Anfang gesagt hast, war die Skrupellosigkeit. Woher kam diese Skrupellosigkeit? Bei wem jetzt? Bei den Bolschewiki. Sie kam aus ihrem Geschichtsbild. Sie kam aus ihrem Ding, scheißegal, der Zweck heiligt die Mittel, und sozusagen wir sind so kurz davor. Ne? Es kann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen, sozusagen we are on the road to victory. Ne? Also sozusagen die Geschichte arbeitet uns so derartig irgendwie unter die Füße, und damit ist es jetzt auch echt so ein bisschen egal. Ne? So Gewalt als Geburtshelferin, ne? Kennen wir ja schon von Old Freddy, geht doch alles. Ne? Also ich meine, wen interessiert das hinterher, wenn alle glücklich sind? Ne? Also das, ne, also das ist sozusagen, das ist der Geschichtsdeterminismus, der, also ich sage jetzt nicht, das ist alles, man kann auch Geschichtsdeterminist sein und muss sich nicht wie ein Schwein aufführen, ne, klar, aber der ihre Widerspruch bei den Bolschewiki ist doch eigentlich der zwischen, hey, wir sind hier die Klasse des Bewusstseins, deswegen können uns die Räte malen, ne, weil wir wissen, wo es lang geht, ne, sozusagen. Ne, auf der einen Seite, und sie geraten aber dauernd in Situationen rein, also ne, davon hatten wir es ja heute auch, sie geraten dauernd in Situationen rein, wo sie feststellen, hey, das geht ja jetzt gar nicht. Und was macht man dann, wenn man als Kind enttäuscht ist und die Bauklötzchen irgendwie nicht mehr zusammenpassen? Ne? Dann geht es halt rund. Ne? Also so, das ist im Prinzip irgendwie die Sache darin. Geschichtsdeterminismus, die Idee, wir sind irgendwie die Partei des Bewusstseins und was will uns hier noch jemand? Ne? Und damit hat man doch dann alle Karten in der Hand. Also warum soll man dann noch irgendwelche Skrupel haben? Ne? Und dann wären wir genau auf der Ebene, die du dann gerade in der Kritik zur SI gesagt hast, nämlich hier, aber aushandeln ist doch sehr mühsam, ne? Und das ist doch nicht immer so einfach und so weiter und so fort. Aber das ist aber auch kein Heldenjob. Ne? Ja, Mühsal ist ja sowieso der Fall auf allen Seiten. Das ist, also ich will das jetzt nicht runtermachen, aber es ist eigentlich banal, sondern wie diese mühselige Arbeit, diese permanente Arbeit an Vermittlungen, wie die angelegt sein muss, wie man lernt zum Beispiel aus diesen Pannen, Niederlagen und so weiter. Das ist dann letzten Endes eine Frage der Reflexion, der theoretischen Reflexion. Und da gehört eine Dimension dazu von theoretischer Praxis, die kann eben nicht ersetzt werden durch die orthodoxe Organisation oder Spitze von Berufsrevolutionären, die das irgendwie mit Löffeln gefressen haben, seit Plechanow oder seit, was weiß ich, auf wen sich beziehen. Sondern diese deterministische Reduktion, die auch zum Teil bei Engels schon, ohne dass er das wollte, hat er dem schon Vorschub geleistet, hurra, es geht immer weiter und die Geschichte nimmt ihren Gang und so weiter, also gerade die Industrialisierung, da muss man nur nachhelfen, mal ab und zu durch gewaltsame auch Manipulationen können da mal sein. Das war jetzt nicht Engels Denke, sondern der war da sehr bremsend, aber so diese Auffassung von Geschichte als ständiger Siegeszug, eben in dem Fall des Proletariats und auch erstmal der Bourgeoisie, die dem den Weg bereitet, ist bei den Bolschewiki zu einem messianistischen, zu einer auf der alten russischen Linie so eines speziellen orthodoxen Messianismus. Das habe ich jetzt nicht erfunden, vor allem Maximilien Rebell und andere haben das auch genau beobachtet und rausgeholt. Dieser Determinismus hatte eine zusätzlich messianistische Dimension gehabt. Die Bolschewiki haben sich als diejenigen gesehen, die jetzt dem ganzen Westen und der ganzen entwickelten Welt den Schneid abkaufen, weil Russland sich erwiesen hat, aufgrund seiner Rückständigkeit in der imperialistischen Kette als das schwächste Kettenglied. Also kann man alles, was Marx und Engels noch 1882 in dem Kommunistischen Manifest für Russland gefordert haben im Vorwort, nämlich die Initialzündung für eine Revolution im Westen zu geben, das fiel jetzt der Avantgarde-Rolle von dem rückständigen Russland. Das heißt den Bolschewiki zu, die mussten das organisieren. Weil ja sonst die Arbeiterklasse, die Bauern waren zweibeiniges Vieh, die brachten es nicht, das war einfach nur Rückständigkeit für sie, die verfluchte russische Rückständigkeit. Und die Arbeiter waren halt trade-unionistisch drauf, die können das nur von außen gebracht bekommen, das war Kautsky pur. Und dann war noch viel Lassalle, auf der Erstausgabe von Was tun von Lenin 1902 oder 3 war ein Lassalle-Spruch. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher das war, muss ich nochmal nachgucken. Ein Lassalle-Spruch drauf, das hätte Lenin später nie zugegeben. Also der Staatssozialist par excellence. Der stand da Pate. Das heißt, die Auserwähltheit und Berufenheit dieses Schwertbrüderordens, wie Stalin dann die Bolschewiki nannte, die lag für die auf der Hand. Auch die waren lange gestählt vor dem Ersten Weltkrieg. Die waren auch sehr, sehr gut organisiert und gar nicht so minoritär. Eigentlich war es gar keine Sekte, wie leichthin gesagt wird. Es war schon viel mehr. Und die hatten auch eine sehr starke Verankerung, minoritär, aber doch sehr stark, bis sie dann diesen ganzen Zuspruch durch die Zerrüttung und das Auseinanderfallen des russischen zaristischen Staatsapparates 1917 zwischen der Februarrevolution und dem Novemberkuh im Sommer ungefähr auf ihre Mühlen ziehen konnten und auch große Verdienste hatten, die Sachen zu bündeln, zuzuspitzen und auch tatsächlich alle Macht den Sowjets zu liefern für einen Augenblick. Das darf man niemals irgendwie schmälern, dieses Verdienst, was sie historisch hatten, obwohl sie meinten, sie machen etwas ganz anderes. Aber das Verdienst hatten sie. Und das kann man sich sozusagen nicht von irgendwelchen antikommunistischen Positionen, die das Kind mit dem Bart ausschütten, dann sozusagen aus der Hand schlagen lassen, dass sie einen Moment lang zu dieser Gesamtbewegung gehörten, die Bolschewiki, durch ihre Organisationsschlagkraft, durch ihr dialektisches Vermögen, die Situation auch tatsächlich zu erfassen, eine revolutionäre Situation zu erfassen. Aber was sie daraus gemacht haben, und das ist dann im Handumdrehen als jakobinische, als satzherrschende Klasse gegen die wirkliche Massenbewegung, der sie eben noch sozusagen dienlich waren, gewendet haben. Ich will nur sagen, in einer solchen messianischen Avantgarde-Organisation haben sich viele jüdische Kommunisten, das hat die angezogen. Damit konnten sie sich verschmelzen und konnten viel von messianistischem Glauben und so weiter hier einbringen und konnten dann auch entsprechende prominente Rolle bei den Bolschewiki spielen. Das fällt zusammen, nur als Hinweis darauf. Das ist kein Zufall. Und so konnte der Glaube aufgehoben werden, der jüdische Glaube konnte aufgehoben werden in diesen diesseits religiösen kommunistischen Glauben, in der kommunistischen Internationale. Der andere Punkt ist der, dass sie ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen offen als Kosmopoliten und Zersetzer des ganzen Unternehmens, des Realsozialismus sozusagen angegriffen und verfolgt wurden. Während sie vorher nur seit dem Diskriminieren des Jüdischen Bund immer nur als welche, die nicht mitmachen wollen sozusagen und die sich nicht unterwerfen wollen, die autonom bleiben wollen, angegriffen wurden oder die ihr eigenes Süppchen kochen, wenn sie sich nicht völlig zum nicht-jüdischen Juden gemacht haben und vollkommen assimiliert haben in der bolschewikischen Bewegung. Und so ist das eine zutiefst widersprüchliche Bewegung, ja, woran man bei diesem Weg, dem Erfolg, dem ungeheuren Erfolg, Emanzipationserfolg der Judenheit in der Stalin-Ära dann gleichzeitig sehen kann, dass das auch ihr Ende war, ihr Ende bedeutet hat, zusammen mit der Sowjetunion, das heißt dem sogenannten Kommunismus, ist auch die Judenheit in der Sowjetunion eigentlich untergegangen. Aber das Ganze lebt natürlich noch fort. Das war kein Kommunismus, sondern das ist verkehrt gespiegelter Ausdruck einer wirklichen Bewegung, die den Kommunismus selbst darstellt und die natürlich weitergeht. Und die unterirdisch sozusagen in vielen Äußerungsformen weitergeht und dann wieder mal irgendwann durchbrechen wird, zum Beispiel im Gefolge eines Krieges oder einer ähnlichen Katastrophe, wie das bisher jedes Mal gerade bei Russland der Fall war. Auf diesen Aspekt der Außenpolitik des Zarismus, der dann von Stalin wieder voll aufgenommen worden ist, können wir jetzt überhaupt nicht eingehen, aber das hing immer mit Krieg und zu einem Drang auch Russlands zu einer Expansion, der sich immer als Verteidigung ausgab, aufs Engste zusammen. Und gerade die Revolution von 1905, die erste echte Revolution, die das ganze Jahr 1905 stattfand, im Januar ausbrach und erst unterdrückt werden konnte im Dezember ungefähr, die ging einher mit diesem Krieg gegen die Japaner, diesem russisch-japanischen Krieg, der zu ungeheuren Niederlagen geführt hat, nach einem ungeheuren Aufspreizen, dass man diese gelben Zwerge da einfach jetzt wegschleudert und dann wurden die aber weggeschleudert, diese russische marode Armee, und ihre Untauglichkeit erwies sich. Und in dem Zusammenhang ist auch der Ausbruch und der Verlauf der Revolution zu begreifen. Genauso 1917, das hing natürlich zutiefst mit dem Krieg zusammen. Und so sind diese Revolutionen immer mit der Außenpolitik des Zarismus, der auch bei der Entfesselung des Ersten Weltkriegs eine mindestens so schuldhafte Rolle spielte, diplomatisch wie das Deutsche Reich, das ist nie voneinander zu lösen. Und das ist auch so eine Tradition, dass Marx damals immer darauf geachtet haben, wie das miteinander zusammenhängt. Aber darauf können wir nicht eingehen, dass das immer im Zusammenhang mit Ablenkung auf Krieg, nach innen gegen Juden und so weiter, nach außen gegen, ja, als Kriegstreiberei auch, dass das zusammenhängt. Na gut, also ich weiß nicht, wir können das natürlich, wir müssen irgendwann mal einen Schnitt machen. Ich glaube, was wir jetzt sagen wollten, können wir irgendwie rüberbringen. Ne? Wir sind wirklich ja auch jetzt bis zum letzten Punkt gekommen. Und ich finde, Engels, ja. Ja, und ich finde, naja. Danach kann ja nichts mehr kommen. Ich fand es gut, dass man so viel Diskussion jetzt die Ohren golden angemalt habe, als ich mal als Engel ausgegangen bin. Ja. Das müssen wir auch machen, dann wissen die Leute, dass sie irgendwie...